Erasmus von Rotterdam ist für mich eine große Entdeckung. Ich kannte ihn kaum und staune selbst darüber. Denn er ist nicht weniger als der erste moderne Europäer. So möchte ich sagen. Völlig zu Recht trägt das Studierendenaustauschprogramm der EU seinen Namen. Erasmus war nicht nur mit Gelehrten in vielen Regionen Europas im Austausch. Er war ein großer Briefeschreiber. Er hat vor allem mit großer Tatkraft an einer gemeinsamen europäischen Bürgergesellschaft gearbeitet. Einem gemeinsamen Sinn für Menschlichkeit und Toleranz. Diesen zivilisatorischen Sinn hat er in der Kultur der Antike gefunden. Bei den römischen Dichtern, Rednern und Historikern, die er im Original las. Deren praktischen Lebenswitz, die Lebensklugheit und das Maßvolle als Ideal der Lebens- und Staatsführung hat er dort entdeckt und seinen Zeitgenossen nahezubringen versucht. Wir sprechen über das 15. Jahrhundert, den Beginn der Moderne. Erasmus selbst war ein gewitzter und witziger Autor, wie man bei seinem bekanntesten Text, dem Lob der Torheit, beispielhaft nachvollziehen kann. Und er war ein einfallsreicher und engagierter Pädagoge. Die andere Quelle seiner europäischen Haltung ist das Christentum, dem er sich als Theologe verbunden fühlte und dem er wie der Antike durch den Schritt zurück zu den Quellen neuen Geist einzuhauchen versuchte. An der katholischen Kirche hielt er trotz scharfer Kritik am Papst fest und hat Luthers Reformation für einen Irrweg gehalten. Er selbst hat allerdings eine andere Entscheidung getroffen, die vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass er heute nicht so bekannt ist, wie er es verdient gehabt hätte. Er hat auf Latein als europäische Sprache gesetzt und ausschließlich auf Latein geschrieben. Ach, wenn er doch nur auf Englisch geschrieben hätte. Was er vielleicht sogar gekonnt hätte, denn er war häufiger in England und mit Thomas Morus, dem Autor der Utopia, befreundet. Dann stünde er vielleicht heute in größerer Zahl in unseren Bücherregalen. Aber hören Sie selbst. In der Lange Nacht und auf Deutsch. Seien Sie gespannt. Und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über einen der größten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dessen Helden Oliver Twist oder David Copperfield Sie auf jeden Fall kennen. Und das nicht nur, weil er auf Englisch geschrieben hat. Charles Dickens. Bis nächste Woche. Ich habe unter vernünftigen Menschen gelebt. Ich habe in wissenschaftlichen Studien gelebt, die mich von manchem Laster fernhielten. Ich durfte mit wahrhaft christlichen Männern verkehren und durch die Unterhaltung mit ihnen bin ich besser geworden. Meine Bücher will ich nicht rühmen, du verachtest sie vielleicht. Aber viele bekennen durch ihre Lektüre nicht nur gebildeter, sondern auch besser geworden zu sein. Ob du die Adagien, die Sprichwörter gesehen hast, weiß ich nicht. Es ist freilich kein theologisches Werk, aber sehr nützlich für die Wissenschaft jeder Art. Mich hat es unzählige Mühen und Nächte gekostet. Aber die Verächter aller guten Wissenschaft verachten diese Dinge. Heute ist er den meisten Zeitgenossen nur noch dem Namen nach bekannt, durch das Erasmus-Programm zum Beispiel. Damals, in seiner Zeit, war er sehr bekannt. Aber warum ist er denn verschwunden? Erasmus hat nur Latein geschrieben. Also er ist ein glänzender lateinischer Stilist und hatte einen riesigen Wortschatz. Also das ist besonders an ihm, was es natürlich schwer macht, ihn zu lesen, wenn man nicht mehr so gut Latein kann. Und darum wurde Erasmus wirklich, vor allem der Humanist Erasmus, nur so lange gelesen, wenn die Leute wirklich noch Latein gelernt haben, zu sprechen, auch wirklich das Latein lesen zu können. Frei, wie wir heute Englisch lesen als Deutsche. Noch Goethe zum Beispiel hat dem jüngeren Schiller gesagt, er müsse unbedingt die Adagien, eine große Sprichwörtersammlung von Erasmus, lesen, wo enorm viel Lebensweisheit drin steckt, antike Lebensweisheit für seine Zeit und eben für die folgenden Jahrhunderte. Gerade die Adagien, von denen ich vorher sprach, die hat heute in Basel ein ehemaliger Arzt übersetzt. Das sind übrigens 6 große Bände. Und darum kann man sie auch wieder lesen, wenn man nicht Latein kann. Und ich kann das auch nur empfehlen. Nosce te ipsum. Erkenne dich selbst. Darin liegt die Mahnung, sich seiner Grenzen bewusst zu sein und für das Handeln das rechte Maß zu finden, damit wir nicht Ziele verfolgen, die über unsere Kräfte gehen oder vielleicht auch unter unserer Würde sind. Denn das ist ja die Wurzel allen Übels im Leben, dass jeder von sich eine hohe Meinung hat und in falscher Eigenliebe sich selbst unverdientermaßen alle die Qualitäten zuschreibt, die er den anderen ungerechterweise abspricht. Es ist wirklich bemerkenswert, wie berühmt Erasmus ist im Vergleich zu seinen Texten. Vielleicht ist das ein Zeichen für wirklich große Autoren, also so wie Dante oder Milton, und sagt, man liest sie nicht, aber man druckt sie auf Geldstücke. Was bedeutet das, dass der noch so berühmt ist? Was verbinden wir damit? Und wäre es nicht wert, ihn mehr zu lesen? Und ich denke, einerseits verändern sich ja Autoren auch, nachdem sie gestorben sind. Also die Figur, die Wahrnehmung der Person verändert sich natürlich laufend. Also so wie Erasmus in seiner Zeit, vor allem für seine Stellungnahmen in der Querele um die Religion oder die Konfession berühmt war, so wie er dann von den Aufklärern vor allem als antiautoritärer und als scharfzüngiger und satirischer Dichter und Autor wahrgenommen worden ist. Und so wie er heute für so ein überregionales, europäisches, geistiges, eben humanistisches Programm steht. Und die Humanisten haben das ja vorgelebt, wie das geht. Also dass man wirklich in Gemeinschaft auch mit längst Vergangenen, mit ganz Fremden und Entfernten denken und neu denken und erfinden kann. Ich glaube, in unserer jetzigen Zeit unzählige Gebildete zu sehen, die an die Beredsamkeit der Alten nahe herankommen. Von alters her standen, wie man weiß, alle Künste und insbesondere die Beredsamkeit sehr in Blüte. Dann sind sie mit wachsender Rechthaberei der Barbaren, nämlich der Gegner des Humanismus, so entschwunden, dass man kaum eine Spur mehr sehen konnte. Damals begannen allerlei Ungebildete, die niemals etwas gelernt hatten, zu lehren, was sie nicht verstanden. Sie machten ihre Schüler dümmer, als sie sie bekommen hatten. Man warf die Vorschriften der Alten beiseite und ging zu unerprobten neuen Lehren über, wie wortreichen Einfällen, lächerlichen grammatischen Regeln und unzähligen Possen. Wäre es in diesem Schritt bei diesem Barbarengeschlecht weitergegangen, ich weiß nicht, in welche neue Sprachform sie unsere Muse umgewandelt hätten. Immer wieder werde ich danach gefragt, wie ich denn überhaupt auf Erasmus gekommen sei, weil ich schon seit vielen Jahren immer wieder zu ihm zurückkehre und über ihn arbeite. Erklärt Christine Christ von Wedel. Sie ist Historikerin mit Forschungsschwerpunkt Humanismus und Reformation. Ganz besonders liegt ihr Erasmus von Rotterdam am Herzen. Sie lebt in Basel, in der Stadt, in der auch Erasmus viele Jahre gelebt hat und wo er auch gestorben ist. Ich denke, Erasmus ist eine Persönlichkeit, darum bin ich auch dabei geblieben, die sehr vielseitig ist und zu enorm vielen Problemen in seiner Krisenzeit, die oft unserer Krisenzeit ähneln, gesagt hat und geschrieben hat und meistens sehr Interessantes und Weiterführendes. Es hat sich also gelohnt, immer wieder sich auf seine Gedanken einzulassen, auf den Reichtum und die Vielseitigkeit seiner Gedanken. Zudem ist er ein großer Humorist. Er schreibt zwar für unsere heutigen Begriffe ein bisschen langfädig, aber er schreibt oft sehr witzig. Und es ist also sehr spannend, was er theologisch zu sagen hatte in seiner Zeit, wo ja ein großer religiöser Aufbruch war. Dann, was mich immer wieder bei ihm freut oder was ich gerne weitergebe, er ist ein Mann, der sich oft anpassen musste und auch angepasst hat. aber dann von dem, was ihm wirklich wichtig war, keinen Millimeter abrückte. In einer Zeit, in der es schwierig war, Sachen zu behaupten, die nicht jedermann passten, vor allem nicht der Kirche oder den Politikern. Prägend geworden ist er vor allem eben durch seine humanistischen Gedanken, aber auch immer wieder durch seine Theologie. Er hat in den Streitigkeiten, also die Kirchenspaltung war ja zu seiner Zeit, die große Reformation, hat er einen anderen Weg, einen Mittelweg eingeschlagen und hat vor allem darauf gedrungen, dass man die Evangelien nicht dogmatisch liest und als dem Buchstaben getreu allem folgt, sondern als Werke, die Glaubenszeugnis ihrer Zeit waren für die damaligen Zeitgenossen, dass sie also historisch kritisch, würden wir heute sagen, gelesen werden müssen. Und dieser historische Ansatz von ihm, der führte zwangsläufig fast zu Toleranz. In der Politik gilt Ähnliches. Also es gilt doch da jeweils sich in den anderen hineinzuversetzen, zu sehen, was haben andere gedacht, was geht in anderen vor, in anderen Staaten, in den Köpfen anderer Politiker und dann Kompromisse zu suchen. Tobias Roth ist Lyriker, Essayist und Übersetzer. 2018 hat er unter dem Titel »Der sprichwörtliche Weltbürger« eine kleine Sammlung von Sprichwörtern aus den Adagia oder auf Italienisch Adagia zusammengestellt und teils neu übersetzt. Diese kleine Ausgabe ist zusammen mit Wolfgang Hörner entstanden, der Verleger von Galliani Berlin, mit dem ich viel auch zu tun habe. Und der las dann, dass die AfD, die in den Bundestag eingezogen war, sich eine parteinahe Stiftung jetzt auch zulegen darf und dass die Desiderius Erasmus Stiftung nach Erasmus von Rotterdam heißen soll und war davon leidenschaftlich befremdet, genauso wie ich auch. Und dann haben wir gedacht, dass wir doch sehr, sehr schnell dieser Stiftung eine Morgengabe quasi bringen sollten und ihnen auch mal zeigen, wofür Erasmus von Rotterdam denn steht oder wie man diesen Humanisten lesen kann. Und haben dann die Idee gehabt, aus den Adagia eine Auswahl zu treffen zu den Themen, die wir besonders für eine politische Stiftung quasi brauchbar hielten. Und da ist dann also wirklich sehr, sehr schnell dieser sprichwörtliche Weltbürger entstanden. In Eadem es Navi. Wir sind im selben Boot. Im selben Boot, sagt Cicero, für in der gleichen Gefahr. Denn alle, die mit demselben Schiff fahren, sind gemeinsam von der Gefahr des Schiffbruchs betroffen. Und es macht keinen großen Unterschied, ob sie sich am Bug, am Heck oder mittschiffs befinden. Bedroht sind sie in jedem Fall. An einer anderen Stelle schreibt Cicero: Es erfüllt mich mit Staunen und Schmerz, dass jeder Mensch so sehr darauf aus ist, den anderen ins Verderben zu stürzen, dass er sogar das Schiff anbohrt, mit dem er selbst fährt. Das heißt, dass er den Staat zugrunde richtet, mit dem er selbst zugrunde gehen muss. Spartam nactus es, hanc orna. Du hast dein Sparta, mach es ansehnlich. Nichts steht einem Fürsten besser an, als seinen Herrschaftsbereich, wie ihn nun einmal das Schicksal übergeben hat, mit seiner Weisheit, Tüchtigkeit und Sorgfalt anziehender zu machen. Ist dein Reich glanzlos, quäle die Nachbarn nicht. Entwickle das, was du hast, ohne anderen zu schaden. Wir haben das Büchlein »Der sprichwörtliche Weltbürger« genannt, weil Erasmus einerseits eine sehr weltbürgerliche Figur ist für seine Zeit und andererseits diese Adagia, dieses Buch, aus dem wir ausgewählt haben, Sprichwortweisheiten und Wissen in einer ganz eigentümlichen Art und Weise transportiert. Und die Adagia sind mehrere tausend, vor allem aus der Antike gezapfte Sprichwörter. Also jedwede uneigentliche Art zu reden. Wir kennen das ja alle aus dem Spracherwerbunterricht. Jede Sprache hat ihre eigenen Sprichwörter und ihre eigenen uneigentlichen Redensarten. Also gutes Beispiel ist »It's raining cats and dogs«. Natürlich kann man das auf Deutsch nicht übersetzen mit »Es regnet Katzen und Hunde«. Und da bieten die Adagia einfach Hilfe. Also es ist einfach ein Nachschlagewerk für Bedeutungen, die ein schieres Wörterbuch nicht leisten kann oder in der Zeit auch noch nicht leistet. Also das können ganz winzige Texteinheiten sein und das können zwei, drei Zeilen sein. Das können aber auch ausgewachsene Texte von 60, 70 eng beschriebenen großen Seiten sein, die dann zu richtigen Abhandlungen sich auswachsen. In diesen vielen tausend Seiten werden natürlich auch Inhalte transportiert. Und das sind die klassischen humanistischen, in dem sind Inhalte und Werte, die aus der Antike kommen und durch diesen leichten Schleier von Christentum gefiltert werden und dann quasi neu erscheinen. Also Freundschaft ist ein großer Wert, insgesamt quasi der ganze Bereich der Sprachbeherrschung und Bildung und der gemeinsame Nenner des gesamten Humanismus, das Schimpfen auf korrupte und verdorbene Mönche und auf alle Menschen, die schlechtes Latein schreiben und damit auch tendenziell niederträchtige Inhalte zum Ausdruck bringen mit ihrem schlechten Latein. Annus producit segetem, non avum. Das Jahr macht die Ernte, nicht der Acker. Wenn man den Gebrauch des Sprichworts ausdehnen will, wird man es nicht unpassend in dem Sinne verwenden, dass die Erziehung viel mehr Bedeutung hat als die Herkunft und dass es sehr wenig ausmacht, was für Vorfahren man hat, aber ganz entscheidend ist, wie man erzogen und in welche Sitten man unterwiesen ist. Denn die Umwelt erzieht sozusagen, was die Erde hervorgebracht hat. Sapiens omnia sua secum portat. Der weise Mann trägt alle seine Schätze bei sich. Gemeint ist damit, dass unser wirklicher Besitz in unserem Inneren ist, nämlich Bildung und Charakter. Wie wir ja auch umgekehrt unsere wirklichen Übel nicht abschütteln können, wenn wir auch noch so weit fortgehen. Das Lateinische war für die Humanisten auch eine tote Sprache, die sie aber wiederbelebt haben. Die Humanisten, wenn wir von heute aus gucken, die schreiben nicht immer noch Latein, sondern die wollen wieder Latein schreiben und wollen das mittelalterliche Latein ausschalten und sich zurückbeziehen auf das Latein der klassischen Antike, also vor allem Cicero für die Prosa, Vergil für die Verse, die sind das Ziel der Nachahmung, an denen wollen die ihr Latein wieder schulen. Das Latein ihrer Väter und Vorväter lehnen die ab. Also das ist für die tot. Sie wollen den alten Setzling quasi wieder zum Austreiben bringen. Und indem sie sich auf das römische Latein zurückbeziehen, beziehen sie sich natürlich indirekt auch auf das Gebiet, in dem die Römer ihr Latein verbreitet haben. Und es entsteht ein sehr großes Publikum, das quasi jenseits dessen, was wir heute Sprachbarriere nennen, operiert. Und was an der Literatur der Renaissance sehr interessant ist und auch für das Denken der Humanisten charakteristisch, dass die allermeisten von denen zweisprachig arbeiten. Also die meisten schreiben im Lateinischen und in der jeweiligen Volkssprache. Und es ist schon eine Ausnahme, wenn jemand nur Latein schreibt. Und Erasmus von Rotterdam ist eine von diesen Ausnahmen, der also alle seine Werke auf Latein schreibt, auch seine private Korrespondenz. Allerdings, und das ist eben die Sache, ein sehr lebendiges und sehr wiedergeborenes, sehr neues Latein schreibt. So war dieser große, bekannte Unbekannte. Wer war Erasmus von Rotterdam, der von seinen Zeitgenossen als Licht der Welt, als Lumen Mundi gepriesen wurde? Wer war dieser sprichwörtliche Weltbürger und humanistische Gelehrte, dessen Gedanken tief in das europäische Geistesgut eingedrungen sind? Blenden wir zurück. Zurück zu seiner etwas im Dunkeln liegenden Herkunft, zurück in die Niederlande und nach Rotterdam. Dort wird im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts, 1465, 1466 oder 1469, in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober Erasmus geboren. Erasmus war ein unehelicher Priestersohn. Das war damals durchaus ein Manko nicht alle betrachteten es so. Also wenn man der uneheliche Sohn eines Königs war, dann war man zum Teil auch stolz darauf. Und Bastarde galten als besonders lebensvoll und tüchtig. Auch als Papstsohn, das berühmte Cesare Borgia, die gleiche Zeit auch, konnte man durchaus Karriere machen. Aber grundsätzlich galt, als Weltgeistlicher konnte man nicht Karriere machen. Wenn man als Gelehrter, wenn man als Geisteswissenschaftler, würden wir heute sagen, leben wollte, also ein Lebensentwurf, den Erasmus eben wollte, dann war das sehr schwierig als unehelich geboren. Das ging eigentlich nur im Kloster. Er hat seine uneheliche Herkunft vertuscht, so gut er konnte. Wir wissen darum auch nicht ganz genau, wann er geboren ist. Er hat sich nämlich eine rührselige Geschichte ausgedacht, wie das mit seinen Eltern war. Die Mutter hieß Margarete, der Vater Gerhard. Er stand in heimlicher Beziehung zu Margarete und wollte sie später heiraten. Gerhards Eltern und Brüder waren darüber empört. Als er sah, dass man ihm unerbittlich und einhellig die Heirat verwehrte, machte er sich in seiner Hoffnungslosigkeit heimlich davon. Die er zur Frau gewollt, blieb in guter Hoffnung zurück. Gerhard ging nach Rom. Die Eltern schickten ihm die Nachricht vom Tod seines Mädchens. Er glaubte das, nahm in seiner Betrübnis die Priesterweihe. Bei seiner Heimkehr stellte sich heraus, dass man ihn betrogen hatte. Das stimmt nicht, das ist heute gesichert. Er hatte einen älteren Bruder, also die haben sicher länger zusammen gelebt, was durchaus auch üblich war. Also viele Priester hatten eher ähnliche Verhältnisse mit nicht nur ihrer Köchin, sondern mit Frauen, die ihnen auch geistig gewachsen war. Also die Mutter von Erasmus war eine Arzttochter und dürfte wohl auch geistig durchaus rege gewesen sein. Der Vater muss schon sehr humanistisch gebildet gewesen sein. Jedenfalls hat Erasmus ihn so geschildert. Er spricht bestens von seinen Eltern. Damit hat es vielleicht auch zu tun, dass er das Andenken seiner Eltern, die er dann in der Pubertät verloren hat, dass er das auch ehren wollte. Also es ist nicht einfach nur eine Lüge. Erasmus selber behauptet, er hätte Lügen überhaupt nicht aushalten können. Und das ist ihm wahrscheinlich auch zu glauben. Erasmus ist 13, als seine Mutter während einer Pestepidemie stirbt. Kurze Zeit danach verliert er auch seinen Vater. Die Vormünder schicken die Brüder auf die renommierte Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben. Erasmus behält sie allerdings in düsterer Erinnerung. Diese Gemeinschaft ist weit verbreitet, obwohl sie alle fähigen Köpfe verdirbt und nur Mönche heranzüchtet. Im Alter von 16 und 19 Jahren werden sie von ihren Vormündern gedrängt, ins Kloster zu gehen. Sein Bruder gibt dem Druck ohne Murren nach, während der junge Erasmus, den es eigentlich zu einem Studium an die Universität zieht, erst nach längerem Widerstand in ein Kloster eintritt. In das Kloster der Augustinerchorherren in Stein bei Gouda. Vor allem aber war da auch noch ein Schulfreund, der mit ihm schon ein bisschen eben an den Klassikern genippt hatte. Und der hat ihm gesagt, komm du, wir haben da, das ist eine tolle Bibliothek. Da finden wir Terenz, da finden wir Ovid, da finden wir alle tollen antiken Klassiker. Jedenfalls ist er ins Kloster eingetreten und hat dort tatsächlich eine wunderbare Bibliothek angetroffen und hat mit seinem Freund zusammen eine ganze Runde von jungen Mönchen um sich geschart, die antike Schriftsteller lasen. Es ist natürlich nicht so, dass man vorher keine antiken Schriftsteller las, darum waren sie ja auch in der Bibliothek. Die waren bekannt, auch an Schulen wurde gelesen, sogar die Ars Amandi von Ovid, das ist nämlich eine ziemlich schlüpfrige Liebesgeschichte, oder eigentlich gar keine Liebesgeschichte, sondern eine Liebesanweisung. Und man las sie aber eben anders, die Klassiker. Man las sie nur als Hinweise, um christliches Gedankengut dort hinein zu geheimnissen. Also die Ars Amandi, die Liebeskunde, das wurde dann verchristlicht, also es wurde als Liebe von Christus zu seiner Braut der Kirche. Und jetzt lasen aber diese jungen Leute die Klassiker einfach, wie sie waren. Sie lasen sie frei und freuten sich an der Kühnheit, freuten sich an dem wunderbaren Stil, an dem wunderbaren Latein, was in der Zeit damals durchaus nicht normal war, dass man das nachahmte. Und sie ahmten es aber eben nach, schrieben dann Gedichte im gleichen Stil und ließen die antiken Schriftsteller Heiden bleiben und als Heiden auch gelten. Die Antike, die da entdeckt wird und die ja, wie es Erasmus auch erlebt, quasi wirklich aus Klosterbibliotheken rauszieht, die ist schon eine extrem neue und vor allem fremde Welt. Also ich glaube, das kann man sich in dem Sinne nicht intensiv genug vorstellen in der Renaissance. Spätestens seit Francesco Petrarca, der einerseits diesen Schnitt inszeniert und diesen Bruch mit dem, was wir seither als Mittelalter bezeichnen, und diese extreme Aufwertung der Antike. Und diese Entdeckungsbewegung fördert eben, je länger sie geht, immer fremdartigere Dinge zutage. Also die frühen Humanisten, die sich natürlich für Cicero begeistern, für Livius, für Vergil, für die Dichter, also für tendenziell ja staatstragende Texte, zu denen gesellt sich mit der Zeit auch immer stärker in dem Sinn Unbotmäßiges. Die humanistischen Bücherjäger, die dann plötzlich Lukrez entdecken, quasi Philosophien ohne Gott und die respektlosesten Satiren überhaupt, auch gerade der Satiriker Horaz, der dann neu entdeckt wird, das sind ja alles Dinge, die tendenziell kritisch und gefährlich sind, also die dann auch wieder ausgelesen werden aus dem Kanon. Aber was wichtig ist und charakteristisch für diese Zeit ist, dass die Antike eine wahnsinnige Geltung hat. Ich habe meine Führer, denen ich folge. In der Poesie habe ich Vergil, Horaz, Ovid, Juvenal, Martial als Autoritäten. In der Prosa Cicero, Quintilian, Sallust, Terenz. Aber natürlich, das muss man auch sagen, hören die Humanisten ja nicht schlagartig auf, mittelalterliche Texte zu lesen. Also die lesen natürlich auch Thomas von Aquin und Albertus Magnus und so weiter und so fort. Also die lesen halt alles quasi. Und das ist ja der charakteristische Unterschied, dass die nicht das eine Buch wollen, sondern die vielen Bücher und alles lesen, was ihnen zwischen die Finger kommt. Und Lesen ist natürlich in der Zeit auch eine viel intensivere Angelegenheit, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Einerseits, weil es weniger Leute können, dann weil Bücher extrem selten und teuer sind. Also italienische Humanisten, die verkaufen ganze Bauernhöfe, um einen Band Livius zu kaufen. Also das sind extrem preziöse Objekte, diese Bücher, werden entsprechend natürlich gehütet. Es wird laut gelesen. Das geht ja auch bis ins 17., 18. Jahrhundert, dass eigentlich laut gelesen wird die meiste Zeit, was natürlich das Erlebnis des Textes intensiviert und verändert. Und wenn ich selbst ein Exemplar haben will, ist halt der einfachste Weg, es selber abzuschreiben, was natürlich auch eine große Intimität mit dem Text erzeugt und das Gedächtnis extrem schult. Also diese markante Häufung an Gedächtniskünstlern im Humanismus, die kommt bestimmt ja auch aus der Praxis mit der Literatur. Mit Feuereifer eignet sich Erasmus die Schätze der Klosterbibliothek an, schärft seinen Geist durch die Lektüre der Bone Litterae, der antiken Klassiker, verfeinert sein Latein und verhilft der Sprache zu neuem Glanz. Längst weiß er, dass er zum Gelehrten und nicht zu einem Leben im Kloster berufen ist. Zwar empfängt Erasmus im April 1492 die Priesterweihe, doch ein Jahr später bietet sich dem knapp über 20-Jährigen eine Chance, die er ohne Zögern ergreift. Dank seines guten Lateins erhielt Erasmus die Gelegenheit, das Kloster zu verlassen. Nämlich sein Bischof wollte nach Rom, und in Rom konnte man eigentlich nur glänzen, wenn man humanistisches Latein sprach. Dafür war Erasmus vorgesehen. Die Romreise, die zerschlug sich leider. Aber der Bischof war zu bewegen, ihm ein Stipendium in Paris zu finanzieren, allerdings in einem sehr frommen, klosterähnlichen College, im College Montaigu, wo sich übrigens später Calvin oder auch schon ein bisschen vorher Ignatius von Loyola sehr gut wohlfühlten, im Gegensatz zu Erasmus. Also dieses enge klösterliche Leben, das passte ihm gar nicht, und es passte ihm auch nicht, was er an der Universität zu hören bekam, beziehungsweise zu studieren hatte, nämlich die Scholastik. Die damalige Art, Vorlesungen zu halten, vor allem in der Theologie auch. Vor allem sprachen sie ein schreckliches Latein aus seiner Sicht. Für uns heute, für uns Forschende, ist das manchmal ganz angenehm, denn das war sehr viel einfacher als seins. Aber für ihn war das geradezu barbarisch, was da an der Universität geboten wurde. Und vor allem weit, weit weg von dem, was Erasmus selber suchte in der Religion. Weit weg von Anweisungen zum Leben, weit weg von Bildung, Weiterbildung des einzelnen Menschen. Musik. Wenn du sagst, dieses neue Theologengeschlecht, das über seinen bloßen Spitzfindigkeiten und sophistischen Redereien greisenhaft verkalkt, gefalle dir nicht, so denke ich ganz wie du. Nicht, dass ich die Studien verurteile, Studium findet stets Lob bei mir. Aber da sie allein stehen und nicht auf ältere und feinere Wissenschaft sich gründen, können sie Halbwisser und Streithähne erzeugen, aber schwerlich einen Weisen. Denn sie pumpen den Geist mit einer faden und peinlichen Kniffligkeit aus, beleben ihn nicht mit Lebenssaft, hauchen ihm keinen Odem ein. Das Schlimmste ist, die Theologie verschandeln sie durch ihr Geschwätz und dreckiges Gespei. So binden sie die, vom Genius der Alten zur Freiheit geführte, mit Spitzfindigkeiten fest und verknoten alles. Streit um Streit entsteht, und in erstaunlichem Stolze streiten sie um des Kaisers Bart. Das alles lehnt Erasmus ab. Denn was hat das lebensferne Gelehrtentum der Spätscholastik mit der lebensnahen Weisheit zu tun, wie er sie bei den antiken Klassikern findet? Was die sterile akademische Klügelei mit einer frischen und lebendigen Geistesbildung, wie sie ihm vorschwebt, und die jedem Menschen gemäß seinen Begabungen und Fähigkeiten zugutekommen soll? Zwar bleibt Erasmus in Paris und besucht auch weiterhin die Vorlesungen an der Sorbonne, aber er verlässt das Collège Montaigu, an das er noch Jahrzehnte später nur mit Grausen zurückdenkt. Einige Schlafstätten befanden sich auf feuchtem Boden, an schimmliger Wand und in ungesunder Nähe der Aborte. Von der seltsamen Pein der Geißelungen, auch Unschuldiger, will ich jetzt nicht reden. Sie behaupten, man gewöhne sich so die Wildheit ab. Wildheit nennen sie ein edles Talent, das sie geflissentlich brechen, um die Leute für die Klöster gefügiger zu machen. Ich erwähne diese Dinge wirklich nicht, weil ich jenem Kolleg übel will, sondern weil ich der Ansicht bin, dass es der Mühe wert ist, zu warnen, damit nicht unter dem Mantel der Religion menschliche Grausamkeit die unerfahrene und zarte Jugend verdirbt. Mittellos wie er ist, muss Erasmus seinen Lebensunterhalt nun selbst verdienen. Er sucht sein Auskommen als Privatlehrer. Dabei wird ihm eine Sache zur Hauptsache. Seine jungen Schüler sollen in ihrer Entwicklung gefördert und nicht gehemmt werden. Ihre Neigungen mit Bedacht entfaltet und nicht bereits im Keim erstickt. Das ist enorm, wie er als Pädagog gewirkt hat. Und wir alle, denke ich, können ihm nur dankbar sein, dass sich nach Jahrhunderten seine Methode, mit Kindern umzugehen, in der Schule durchgesetzt hat. Was nicht nachhaltig war bei ihm und nicht zukunftsträchtig, das war, dass er, der selber sehr schlechte Erfahrungen als Schüler gemacht hat, wollte, dass die Eltern ihre Kinder durch Privatlehrer erziehen lassen. Also im Haus häusliche Erziehung selber oder durch Privatlehrer. Und sie sollten halt dann arme Schüler, wo sich die Eltern das nicht leisten konnten, sollten sie halt mit dazu holen. Das war natürlich eine Illusion, ein Ideal, was sich nicht durchsetzen konnte. Wie aber unterrichtet werden sollte, das war ganz neu. Die Rute, Schläge, körperliche Strafen, überhaupt jeder Zwang sollte im Schulzimmer keinen Platz haben. Und die Lehrer sollten motivierend mit den Kindern umgehen. Er empfahl bebilderte Bücher, er empfahl Tierfabeln vom Aesop zum Beispiel. Er empfahl spannende antike Schriftsteller, Schauspieler und so weiter. Und dann auch so kleine Konkurrenzkämpfe. Man sollte doch versuchen, ein Werk, was man also gelesen hatte oder ein Abschnitt, den sollten die Schüler nun versuchen, noch besser zu schreiben, als er da stand. Also das war eine sehr spielerische, sehr motivierende Methode und hat selber dafür dann Gespräche geschrieben, mit denen die Schüler das lernen konnten. Sagen wir, dass wir den Studien stets einen neuen Reiz abgewinnen müssen, der uns mehr ihre vergnüglichen Seiten als ihre mühseligen aufzeigt. Keine Anstrengung ist auf Dauer erträglich, wenn sich nicht das Vergnügen dazu gesellt, das den Bildungseifrigen fesselt. Guten Tag, Herr Lehrer. Was will der Nichtsnutz? Seien Sie gegrüßt. Wie geht es Ihnen? Das ist eine verdächtige Höflichkeit. Es geht mir bestens. Sag schon, was du willst. Die ganze Klasse bittet um die Erlaubnis für ein Pausenspiel. Ihr macht doch sowieso nichts anderes als dummes Zeug, auch ohne Erlaubnis. Als kluger Pädagoge wissen Sie doch, dass die Denkfähigkeit durch maßvolles Spielen angeregt wird. Das haben Sie uns doch selbst erklärt, als wir Quintilian lasen. Du bringst deine Sache wirklich klug vor. Erasmus schreibt sehr gesellige Texte. Also die Genres, in denen er schreibt, sind sehr gesprächig. Nicht geschwätzig, sondern gesprächig. Er schreibt viele Briefe, also Texte, die tatsächlich Gespräch und halber Dialog sind. Er schreibt aber auch viele Dialoge, also Dialoge moralphilosophischer Art, auch philosophischer Art. Die schon erwähnten Satiren sind oft in Dialogform gehalten. Und das sind natürlich quasi künstliche, auch oft ein bisschen für uns als Leser gekünstelte Gespräche. Aber das Sprechen und Denken zusammengehört, ist in allen diesen Texten abgebildet. Erasmus schreibt ja auch Anleitungen über das Briefeschreiben, über guten Stil, wie man sich ausdrückt, mit teilweise extremer Geduld, die er da hat mit seinen potenziellen Schülerinnen und Schülern. Dann ist bei ihm ganz wichtig, was eben prägend ist für unsere Zeit, die Frauenbildung, sich leider erst nach Jahrhunderten durchgesetzt hat. Also die Kinder sollten alle gleich erzogen werden, also im geistigen Bereich, wollte dann schon für die Frauen besonders keusch, aber grundsätzlich sollen die auch Griechisch und Latein lernen, das war ihm ja sehr wichtig, die Klassiker lesen und so weiter. Also er hat nicht dafür Frauenrechte gekämpft, aber er hat die Frauen als gleichwertig gesehen. Und wenn die Männer versagen, dann sollen gefälligst die Frauen das Heft in die Hand nehmen und sollen dann auch bestimmen. So lässt Erasmus in einem seiner vertrauten Gespräche, den Colloquia Familiaria, die gebildete Magdalia und den engstirnigen Abt Antronius zu einem temperamentvollen Schlagabtausch aufeinandertreffen. Anlass ist der Besuch des Abtes bei Magdalia zu Hause. Was für eine Einrichtung sehe ich hier. Geschmackvoll ist sie schon, aber sie schickt sich weder für ein Mädchen noch für eine verheiratete Frau. Wieso? Weil alles voll von Büchern ist. Du bist schon so alt. Außerdem Abt und ein Mann von Welt. Und hast noch nie Bücher in den Häusern vornehmer Damen gesehen? Doch, aber sie waren französisch geschrieben. Hier sehe ich griechische und lateinische Bücher. Für vornehme Damen geziemen sich nur französische Bücher. Mit ihnen können sie sich die Mußestunden vertreiben. Verstand haben ist nicht Sache der Frau. Es steht also einer Frau gut an, Französisch zu lernen. Sehr sogar. Und weshalb? Damit sie sich mit denen unterhalten kann, die Französisch verstehen. Und für mich soll es unpassend sein, dass ich Latein lerne, um täglich mit so vielen Autoren Zwiesprache zu halten, die derart berät, gebildet, vernünftig und dermaßen treue Ratgeber sind? Die Bücher entziehen den Frauen viel von dem Hirnschmalz, von dem sie ohnehin zu wenig haben. Wie viel ihr Männer davon habt, weiß ich nicht. Ich jedenfalls möchte das Wenige, das ich habe, lieber für ordentliche Studien verwenden, als für das sinnlose Herunterleiern von Gebeten. Ich möchte auf alle Fälle keine gelehrte Frau. Ich hingegen beglückwünsche mich, dass ich einen Mann bekommen habe, der dir so gar nicht gleicht. Es gibt in Spanien und in Italien nicht wenige Frauen, namentlich unter den Vornehmen, die es mit jedem Mann aufnehmen könnten. Wenn ihr nicht auf der Hut seid, wird es noch so weit kommen, dass wir in den Theologenschulen den Vorsitz führen und in den Kirchen predigen. Das verhüte Gott. Thank you. hat später immer wieder Gespräche geschrieben, auch zu Zeitthemen, die sich auch an Erwachsene richteten. Diese Form des Dialogs, das passte zu Erasmus. Man muss sich in Menschen hineinversetzen, das lag ihm. Und man konnte da ganz kühn Sachen sagen. Die hatte ja nur der Hans oder der Franz gesagt, der im Gespräch vorkam. Das habe ja nicht ich gesagt. Also konnte man da die sozusagen die Inquisition umgehen, die Zensur, die es in dem Sinn als Bücherzensur gar nicht so gab. Aber er konnte da ganz kühne Gedanken aussprechen und einen Dialog führen mit verschiedenen Lebensentwürfen. Das hat sein Werk sehr geprägt, auch in anderer Weise dann. Und das finde ich schon auch in dem Sinn charakteristisch an Erasmus, der eben nach Geselligkeit strebt, also der ja auch nach Gleichgesinnten sucht, also sich nicht so sehr festsetzt in einem Biotop, sondern wirklich nach Vernetzung irgendwie strebt. Das drückt sich in diesen Texten auch aus, in diesen Studia Humanitatis, in dieser Erforschung des Menschen und der Menschlichkeit, dass da gemeinsam vorgegangen wird. Das Leben in Paris aber bleibt anstrengend. Auch sein Auskommen als Privatlehrer bleibt dürftig. Die Schüler kommen und gehen und nicht alle erweisen sich als lerneifrig. Alles in allem ist die Situation ausgesprochen frustrierend für den inzwischen fast 30-jährigen, noch namenlosen Gelehrten. Doch dann tritt ein neuer Schüler in sein Leben. William Blunt, der zukünftige Lord Mountjoy und spätere Erzieher des Prinzen Heinrich von England. Er liebt mich und behandelt mich gut, schreibt Erasmus über seinen Schüler, mit dem ihn bald eine Freundschaft verbindet. Ihm verdankt er eine entscheidende Wende in seinem Leben. 1499 lud ein Schüler von Erasmus ihn nach England ein. Ein hoher Adliger, der Erasmus in die besten Kreise einführen konnte, bis an den Königshof. Der fand eine ganz andere Atmosphäre. Er fand eine Atmosphäre, die ihm entsprach und wo sein Talent erkannt wurde. Man förderte ihn, man besorgte ihm eine Pfründe. Heute würden wir sagen, ein Stipendium. Das Pfründenwesen war sehr umstritten, weil die kirchlichen Fürsten ganz viele Pfründen, also das waren eigentlich Pfarrstellen, meistens sammelten und dann gar nicht da arbeiteten, sondern irgendjemand anstellten für schlechtes Geld. Aber und das andere behielten natürlich. Und es war aber zugleich auch das Stipendienwesen der damaligen Zeit. Erasmus war zum ersten Mal nicht mehr abhängig von Schülern, die für ihn zahlten oder von irgendwelchen Förderern, die ihm dann so ein bisschen diesem armen Literaten da was zuschossen. Einmal in England ist Erasmus begierig, den in etwa gleichaltrigen Theologen und führenden Humanisten John Colet kennenzulernen. In Colet, der mit seiner Übersetzung des Neuen Testaments ins Englische zum Wegbereiter der Reformation in Großbritannien wird, findet Erasmus einen engen Freund und Verbündeten im Geiste. In einem Brief stellt sich Erasmus dem Theologen vor. »Ich will dir selbst ein Bild von mir entwerfen«, umso besser, da ich mich ja selbst viel genauer kenne, als andere es tun. Du bekommst einen Menschen mit geringem, ja gar keinem Vermögen, frei von Ehrgeiz, sehr bereit zur Liebe, in der Wissenschaft noch schwach, aber ihr glühendster Bewunderer, der bei anderen die Bewährtheit fromm verehrt, aber noch keine eigene besitzt, der an Gelehrsamkeit allen nachsteht, an Treue niemandem. Einen schlichten, offenen, freimütigen Kerl, der von Heucheln und Verleugnen nichts weiß. Kannst du, lieber Colet, einen solchen Menschen lieben, Achtest du ihn deiner Freundschaft würdig, so rechne den Erasmus zu deinen Aktivposten wie keinen zweiten. Dein England ist mir besonders deshalb lieb, weil es reich ist an dem, was mir allein lieb ist, an wissenschaftlichen Größen, unter denen ich dich, ohne Widerspruch befürchten zu müssen, anstandslos als den Fürsten zähle. Er hat dort ein Christentum kennengelernt, das auf der Höhe der damaligen Philosophie auch war. Eine sehr freie, antike Philosophie, die sich sehr stark von der Scholastik entfernt hatte und die sehr lebensnah war. Das hat ihn begeistert. Er hat dann aber sehr schnell gemerkt, ja, dazu muss man eigentlich Griechisch können, um dieses neue Christentum, um diese neue Art, die Evangelien zu lesen und zu verstehen, müsste man sie nicht nur in der gängigen lateinischen Übersetzung, da müsste man sie Griechisch lesen. Und er hat angefangen, ernsthaft Griechisch zu lernen und hat auch schon Unterricht gegeben in Cambridge, hat da wohl gemerkt, dass das nicht so sein Ding war. Er hat später nie mehr so einen Posten angenommen. Er hat öffentliche Auftritte immer gemieden, aber er hat Griechisch gelernt und er hat eigentlich zu seiner Lebensaufgabe dann gefunden, nämlich das Christentum mit seinem Hintergrund von enormer Sprachkenntnis und von Kenntnis auch der klassischen Literatur und so auch der klassischen Geschichte, also der Geschichte in der Zeit, wo das Neue Testament entstanden ist, von daher dieses Evangelium neu auszulegen. Also England hat ihn enorm geprägt. Wie mir England gefällt, fragst du? Nichts hat mir je so gut gefallen. Ein angenehmes und gesundes Klima habe ich hier getroffen. So viel Geistesadel, Humanitas und Bildung. Nicht die abgedroschene und banale, nein, die gewissenhaft gepflegte, klassische, lateinische und griechische. Wenn ich meinen Collett höre, glaube ich, Platon selbst zu hören. Es ist wunderbar, wie hier allenthalben die Saat der alten Wissenschaft sprießt. Es bleibt nicht bei einem einmaligen Aufenthalt in England. 5-mal insgesamt wird Erasmus die beschwerliche und riskante Schiffsreise dorthin unternehmen. Zugleich verstärkt sich sein Wunsch, sein weiteres Leben als Gelehrter außerhalb des Klosters zu verbringen. Aber noch binden ihn seine Ordensgelübde. Seinem Vertrauten aus früherer Zeit und jetzigen Prior des Klosters in Stein erklärt Erasmus in einem langen Brief: Du hältst es vielleicht für ein großes Glück, unter euch Brüdern zu sterben. Aber das ist eine Überzeugung, die nicht nur dich, sondern nahezu alle täuscht und irreführt. Wir legen den Hauptwert bei der christlichen Frömmigkeit auf den Ort, die Kleidung, die Speise, gewisse Zeremönchen. Ich möchte zu sagen wagen, dass der christlichen Frömmigkeit aus diesen sogenannten Religionsübungen großes Verderben erwachsen ist. Es sind immer mehr geworden und haben sich auf 6000 verschiedene Dinge verzettelt. Wie viel mehr entspräche es dem Sinne Christi, in der ganzen christlichen Welt ein Haus und gleichsam ein Kloster und in allen Christen Mitbrüder zu sehen. Nicht darauf zu achten, wo, sondern wie sittlich gut man lebt. Du weißt, dass ich die Ordensgelübde deshalb abgelegt habe, weil mich meine starrköpfigen Vormünder mehr dazu gedrängt als dazu bewogen haben. Ich blieb, weil mich ein Freund mit seinen Klagen zurückhielt und wohl auch aus einer Art von kindlicher Scham. Und doch war ich für dieses Leben nicht im geringsten geschaffen. Nicht jedes Dasein ist für jeden Menschen geeignet. Bei meiner schwachen Gesundheit vertrug ich das Fasten nicht. Wenn ich einmal wach wurde, schlief ich erst nach Stunden wieder ein. Meinen Geist zog es ganz zu den Studien hin, für die ihr überhaupt nichts übrig hattet. Wäre mir durch das Geschick ein freieres Leben beschieden gewesen, hätte man mich sicher nicht nur zu den Glücklichen, sondern auch zu den untadeligen Menschen zählen können. Thank you. allzu kurze Blütezeit unserer vergänglichen Jugend. O süße Jahre, glückliche Zeiten des Lebens, wie schwandet ihr mir heimlich dahin? Und ich, da ich eifrig jede Art von Schrifttum in mich aufnehme und überall nach Art der Biene sammle, vom Wunsch beseelt, den ganzen Kreis der Bildung zu durchmessen, da ich geistliche und weltliche Schriften, Griechisches und Lateinisches mühsam lese, da ich voll Wissbegier zu Wasser und zu Lande reise, da es mir Freude bereitet, die schneebedeckten Alpen zu überqueren, da ich Freunde gewinnen will und da es mich freut, bekannt zu werden unter den Gelehrten, da macht es sich ganz heimlich unter diesem Treiben das träge Alter heran. 1506 ist Erasmus mit einer kleinen Reisegruppe auf dem Weg nach Italien. Als Privatlehrer soll er seine Zöglinge auf ihrer Bildungsreise durch das Land begleiten. Während er auf dem Pferderücken die hohen Alpen gen Süden überquert, verfasst er sein Carmen Alpestre, sein Alpengedicht. Selbst auf der Höhe seines Lebens blickt er zurück. Zwar ist Erasmus noch nicht ganz 40, doch er fühlt bereits das Alter nahen und dass es an der Zeit ist, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Das ist das Gebot der Stunde, Erasmus. Nun gilt es zu erwachen und wieder über alle Geisteskräfte zu verfügen. Jetzt muss man sich zu Schiff und zu Pferd, mit Füßen und Händen, ja zuletzt mit allen Kräften darum bemühen, den Verlust der vergangenen Zeit, der rasch entschwindenden Jugend, mit wachem Eifer wettzumachen. Solange die wenigen grauen Haare an den Schläfen sagen, dass die Zeit der grünenden Jugend gerade erst entschwunden ist. Solange der Geist daher zur Gänze noch da ist und sich stark fühlt, wollen wir uns einem besseren Ziel widmen für den Zeitraum, den uns das Schicksal noch gönnt. Er soll von nun an Christus gehören. Er allein wird das Ziel meiner Studien und meine freundliche Muse sein. Erasmus reist nicht zuletzt in eigener Sache. Nicht den Kunstschätzen Italiens gilt sein Interesse. Nicht die antiken Stätten möchte er bewundern. Er will in den Bibliotheken des Landes nach unbekannten Handschriften forschen, will Manuskripte frühchristlicher Autoren vergleichen und auswerten. Ebenso wie zu den Quellen der Antike, zu den Bonae Litterae, gilt es, zu den Quellen des Christentums, zu den Sacrae Litterae, zurückzukehren. Dass eine solche Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Frische unbedingt vonnöten ist, davon ist Erasmus, beseelt vom Geist der Renaissance, überzeugt. Die Frucht, die du mit deinen Händen gepflückt hast, ist köstlicher als der Baum, der sie trug. Süßer als die Quelle ist das Wasser, das du dort geschöpft, und angenehmer als das Fass ist der gezapfte Wein. Ebenso haben die sakralen Schriften eine Art natürlichen Duft, und sie verströmen einen vertrauten Geruch, wenn man sie in der Sprache liest, in der sie einst geschrieben wurden. Zugleich aber hat Erasmus im Blick, dass für die Durchsetzung einer wirklichen Renascentia Literarum wie einer Renascentia Evangelii ein Medium unverzichtbar ist, wie es zu seiner Zeit nur der noch relativ junge Buchdruck darstellt. Das Werk des Erasmus in seiner Größe und in seiner Verbreitung ist natürlich nicht denkbar ohne den Buchdruck. Und er kommt ja, wie der Erasmus selbst auch, eigentlich von nördlich der Alpen, wird aber in Italien ab den 1470er Jahren wirklich zu einem Massenmedium ausgebaut. Und es werden wirklich Bücher verlegt, wie sie heute auch noch verlegt werden. Gutenberg in Mainz druckt ja eben Bibeln und Ablassformulare und so weiter. Aber es gibt in den 50er, 60er, 70er Jahren, es gibt eben noch keinen Buchmarkt, also es gibt noch kein Vertriebsnetz. Und auch die frühen venezianischen Drucker bleiben radikal auf ihren Büchern sitzen, weil es keine Buchhandlungen in dem Sinn gibt. Und da ist es dann die typisch venezianische Zusammenarbeit mit vor allem Frankfurt am Mainer Kaufleuten, die ihnen da ihr Netz zur Verfügung stellen. Erklärt der Essayist und Übersetzer Tobias Roth. Und als das so ein bisschen reift, erscheint dann auch der erste Buchdrucker, der selber kein Drucker ist, also der kein Handwerker ist, sondern der ein Humanist ist und der quasi als Geistesmensch Programm macht in seinem Verlag. Das ist Aldo Manuzio, der aus Rom gebürtig ist und 1494 in Venedig sein Haus eröffnet, zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Andrea Torresano. Und der revolutioniert den Buchdruck vor allem in Bezug auf die Quantität. Also er druckt sehr große Auflagen zu sehr niedrigen Preisen. Er entwickelt Typen, zum Beispiel die Kursive, die es ermöglicht, relativ kleine Bücher zu drucken, die dann wiederum erschwinglicher sind und quasi die wirklich für Studenten gemacht sind, also Studienausgaben. Und auf der anderen Seite die hohe Qualität der Texte. Also er guckt nicht nur im örtlichen Kloster, was haben wir denn da für einen Cicero, na dann drucken wir den doch mal nach, sondern er hat einen Kreis von Fachleuten, von Gelehrten, die verschiedene Handschriften miteinander vergleichen und Fassungen herstellen und wirklich Texte herausgeben, das dann auch bevorworten und quasi erläutern, was sie da getan haben, wo die Quellen herkommen. Und dadurch entstehen sehr, sehr zuverlässige Texte, die in Windeseile auch von den Humanisten selber wiederum verwendet werden. Längst ist der gute Ruf des Verlags auch zu Erasmus gedrungen. Und er will bei Aldus Manutius eine Neuedition seiner deutlich angewachsenen Sprichwörtersammlung, seiner Adagia, herausgeben. Im Oktober 1507 sendet Erasmus ihm aus Bologna ein lobendes Schreiben. Oft habe ich mir gewünscht, hochgelehrter Manutius, es möchte das reiche Licht, das du auf die lateinische und griechische Literatur durch deine Kunst und glänzende Lettern warfst, dir auch entsprechenden Erfolg bringen. Dein Andenken wird nicht nur berühmt, sondern auch liebenswert sein, weil du dich um die Neuherausgabe und Verbreitung guter Autoren bemühst. Eine wahre Herkulesarbeit. Er findet im Haus des Aldus auch wirklich den genau richtigen Kreis von einerseits extrem gelehrten, aber andererseits auch sehr großzügigen Kollegen. Das beschreibt er auch in einem der Sprichwörter aus dem Adagia, nämlich Festina Lente, Eile mit Weile. Das ist nämlich die Devise des Aldo Manutio als Verleger. Also Erasmus arbeitet wirklich in einer engen, quasi wie kommunizierende Röhren quasi mit seinem Drucker. Und es entsteht auch so ein ganz charakteristischer Autorenstress, weil er quasi hinten am Buch noch schreibt, während es vorne schon gesetzt und gedruckt wird. Das kann man sich ja vorstellen, wenn es wirklich um einzelne Bleilettern geht. Da kann man natürlich so Stück für Stück arbeiten, aber man kann es halt nicht mehr ändern, wenn es dann so fertig ist. In diesem Haus von Aldo Manutio, das kann man sich wirklich als eine Akademie vorstellen. Und da wird gemeinsam gelesen. Die Texte werden diskutiert, auf Fragestellungen bis heute hin überprüft. Also diese Geselligkeit, die an diesen Akademien herrscht, die bleibt auch in diesen Texten erhalten. Also dieses Dialogische, dieses nach beiden Seiten Offene, das gerade die Adagia ausstrahlen, das ist sehr charakteristisch für diese schönsten Seiten des italienischen Renaissance-Biotops, das Erasmus gerade noch mitbekommt. Und das eigentlich so in den 30er, 40er, nachdem Erasmus dann auch gestorben ist, auch wiederum am Sterben ist, mit sich konsolidierenden Staaten und härteren Regimen und Inquisition und Index und so weiter. Also da ist Erasmus quasi genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle, um wirklich Renaissance zu zelebrieren, also die so Botticelli-Frühlingshaft wirklich daherkommt. Als ich, ein unbekannter Holländer, in Italien meine Adagia edierte, schafften mir alle Gelehrten, einer wie der andere, ungedruckte Werke herbei, von denen sie annahmen, dass sie mir von Nutzen sein könnten. Aldus selbst stellte mir alle Schätze seiner reichhaltigen Bibliothek zur Verfügung. Ich habe Hilfsbereitschaft von Leuten erfahren, die ich nicht persönlich, oft nicht einmal dem Namen nach kannte. Als ich nach Venedig kam, brachte ich vom geplanten Werk weiter nichts mit als eine rohe und ungeordnete Materialsammlung. Recht leichtsinnig machten wir uns beide zugleich an die Arbeit, ich ans Schreiben und Aldus ans Drucken. Die Arbeit war in rund 9 Monaten abgeschlossen. Eine solche Großzügigkeit unter den Gelehrten war keineswegs selbstverständlich. Als Gegenbeispiel dazu erzählt Erasmus, wie es ihm diesseits der Alpen erging, als er sich bei einem Freund einen seltenen Band mit Sprichwörtern ausleihen wollte, um sich daraus Notizen für seine Adagia zu machen. Ich bat ihn einmal, ich bat ihn ein zweites Mal, aber so oft ich ihn auch bat, immer schlug er es mir ab. Ich beschwor ihn, ich ließ nichts unversucht, doch es gelang mir nicht. Endlich rang ich ihm gewissermaßen auf der Folter das Geständnis ab, dass man jetzt all das an die Öffentlichkeit bringe, was bislang den Gelehrten die Bewunderung der breiten Öffentlichkeit eingetragen habe. Das also war der Grund. Es liegen in den Klöstern und Stiften Deutschlands, Frankreichs und Englands uralte Handschriften verborgen, die, wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, keiner der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Man geht dabei so weit, sie auf Anfragen hin entweder zu verstecken oder ihr Vorhandensein einfach abzuleugnen. Zu guter Letzt werden dann diese liebevoll gehüteten Bücher ein Fraß der Würmer oder eine Beute der Diebe. Drei Jahre insgesamt hält sich Erasmus in Italien auf. Die erste Station war Turin. Dort erwirbt er in kürzester Zeit seinen Doktortitel. Dann reist er weiter nach Pavia und Bologna. Zu seinem großen Ärger vertreiben ihn von dort die kriegerischen Aktivitäten von Papst Julius II. Da der Papst Bologna zu belagern sich anschickt, war ich gezwungen, nach Florenz zu flüchten. Nach seinem längeren Aufenthalt in Venedig geht es nach Padua, Ferrara, Siena. Ende Februar 1509 kommt er nach Rom, in die heilige Stadt. Äußerst befremdet zeigt sich Erasmus allerdings vom dortigen Karfreitagsgottesdienst, dem beizuwohnen er ausdrücklich gebeten worden war. Papst Julius war zwar in Rom, musste sich aber zufällig aus gesundheitlichen Gründen der Feier fernhalten. Es war ein gewaltiger Aufzug von Kardinälen und Bischöfen, von vielen Gelehrten. Die Predigt war vollgepackt mit Lobhudeleien auf Julius, der als Jupiter Optimus Maximus gepriesen wurde, in seiner Rechten den Dreizack schwingend sowie den unvermeidbaren Blitz. Aber was hat dies alles zu tun mit dem Julius, der das Haupt der christlichen Religion ist, der Stellvertreter Christi, der Nachfolger von Peter und Paul? Was könnte abgeschmackter und banaler sein? Die sind ja fast ihrerseits schon sprichwörtlich geworden, eigentlich diese dekadenten Missstände der späten katholischen Kirche. Und also da haben natürlich die Humanisten auch viel zu kritisieren. Andererseits ist die Kirche natürlich auch wie für die Künstler ein wahnsinnig wichtiger Geldgeber. Und da sind wir schon genau beim Kern des Problems, dieser extreme weltliche Prunk und diese massive Verschwendungssucht, die gerade an der Kurie in Rom praktiziert wird und die im Zuge dieser humanistischen Mode auch zu immer mehr quasi neuheidnischem Kostüm neigt. Das muss man sich vorstellen, dass auf dem Petersplatz Stierkämpfe veranstaltet wurden, dass neue Komödien und antike Komödien gespielt wurden mit Bühnenbild von Raphael und x-tausend Gästen. Also da ist schon was los. Da spürt man wirklich die katholische Kirche als Firma und wie viel weltliche Politik da auch geschoben wird. Und dann so um 1500, also wo in Italien auch mehr und mehr Kriege um Europa geführt werden, Spanien gegen Frankreich, gegen Habsburg, und die Kirche da extrem mitmischt in tausend verschiedenen Ligen. Und einer der großen Kriegsherren unter den Päpsten ist der Papst Julius, der sehr wehrhaft auftritt, der sehr starke Interessen hat und wahrscheinlich mehr über Landkarten brütet und Truppen verschiebt, als in seinem fein ausgemalten Stundenbuch irgendwie zu meditieren. Und den hat Erasmus in einer extrem witzigen Satire aufgespießt, also kurz nach dessen Tod. Was für ein Mist! Die Tür geht gar nicht auf. Da hat wohl jemand das Schloss ausgetauscht oder kaputt gemacht. Gleich schlag ich die Tür ein. Hey! Ihr da, mach sofort einer die Tür auf. Wie gut, dass unsere Pforte hart ist wie ein Diamant. Sonst hätte der doch glatt die Tür zertrümmert. Ich will nicht gleich die Pforte öffnen. Erst schaue ich durch das Gitterfenster, um zu sehen, was für ein Scheusal das ist. Wer bist du und was willst du? Dass du die Tür aufmachst, soweit du kannst. Du weißt wohl nicht, was ich gehört. Mir entgegenzueilen mitsamt den himmlischen Heerscharen wäre deine Pflicht gewesen. Klingt mächtig herrisch. Aber erklär du mir erst mal, wer du bist. Als könntest du das nicht selber sehen. Bist du denn völlig blind? Diesen Schlüssel wirst du doch wohl erkennen. Ich kann zwar so etwas wie einen silbernen Schlüssel erkennen, aber der ist ganz anders als die Schlüssel, die mir vor Zeiten der wahre Hirt der Kirche, Christus, übergeben hat. Die Szenerie ist, wie dieser Julius II. Im Himmel ankommt und einen triumphalen Einzug natürlich für sich erwartet, weil er ja so viel für die Kirche getan hat. Er hat ihr viele Schlachten gewonnen, er hat ihr viel Territorium erobert, er hat ihre Feinde malträtiert, muss dann allerdings an der harten Tür des Paradieses feststellen, dass eine andere Leistung für die Kirche ihm eher den Zugang verschafft hätte, nämlich dass er tatsächlich etwas für die Spiritualität tut und für den Glauben, wie es so schön heißt, und für das Kerngeschäft der Kirche. In dieser Wechselrede entwickelt Erasmus sehr elegant und extrem witzig diese Probleme, diese Widersprüche. Das ist ja quasi die Problematik der Kirche, seit sie in Italien angekommen ist, wie sie ihr irdisches Dasein mit ihrem himmlischen Dasein irgendwie in Übereinstimmung bringt. Und bei all diesem Gift und diesem Hohn und dieser großen humanistischen Satire glaubt Erasmus ja trotzdem dran, dass es geht, dass dieses katholische Gebäude, diese Firma, dass die reformierbar ist. Und dass nicht das Christentum durch Spaltung reformiert werden muss. Und das ist natürlich dann, das ist sein Schicksal in dem Sinn. Also öffnest du mir nicht die Tür? Jedem lieber als einer solchen Pest wie dir. Aber willst du einen guten Rat? Du hast eine Menge kräftiger Männer, hast unermesslich viel Geld, bist selbst ein guter Bauherr. Bau dir da draußen ein neues Paradies. Den Teufel werde ich tun. Ich mache, was besser zu mir passt. Ein paar Monate abtauchen und dann mit verstärkten Truppen, wenn ihr euch nicht ergebt, euch von hier herunterstürzen. O Pest und Cholera, o unselige Kirche, da brauche ich mich nicht zu wundern, dass so wenige hierher kommen, wenn solche Scheusale das Ruder der Kirche in der Hand halten. Doch ich vermute, dass es noch Hoffnung gibt, irgendwie das Volk zu retten, denn es wirft sich vor dieser stinkenden Kloake doch bloß deshalb nieder, weil sie den Titel Papst trägt. Erasmus selbst hat sich, wohl aus guten Gründen, niemals öffentlich zu seiner vernichtenden Papstsatire bekannt. An anderer Stelle aber stellt er klar: Ich ertrage also diese Kirche, bis ich eine bessere sehe. Und sie ist gezwungen, mich zu ertragen, bis ich besser werde. Trotz allem bietet ihm die heilige Stadt auch Erfreuliches. Er knüpft dauerhafte Verbindungen zu ihrer geistigen Elite und zu hohen geistlichen Würdenträgern. Nicht ohne Genugtuung erfährt er ihre Wertschätzung als Gelehrter und genießt ebenso ihre entspannte Weltläufigkeit. Erasmus hat dort Beziehungen pflegen können, die enorm wichtig wurden, vor allem als er dann immer kühnere Theologie verbreitete, haben ihn die damaligen hochgestellten Kardinäle, die er kennengelernt hatte und mit denen er sich befreundet hatte, davor bewahrt, dass zu seinen Lebzeiten gegen ihn Prozesse angestrengt wurden, also ernsthaft angestrengt. Es wurden Prozesse angestrengt, aber dass dann auch was draus wurde. Die haben das niedergeschlagen. Das war für ihn sehr wichtig. Und gerade seine theologischen Werke und seine Ausgabe vom Neuen Testament, da seine Anmerkungen und seine Paraphrasen, die wurden verboten nach seinem Tod. Die kamen auf den Index für die katholische Kirche und Luther hat auch über Erasmus' Werke sehr geschnödet. Also sie waren nicht überall beliebt, aber man musste dann für die katholische Seite, die, wo es eben auf dem Index stand, wo die Bücher verboten waren, musste man bereinigte Ausgaben herstellen, weil niemand auskam ohne sein enormes Wissen, was da drin stand. Erasmus' Italienaufenthalt neigt sich dem Ende zu. Auch seine Aufgaben als Privatlehrer hat er erfüllt. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkt ihm einer seiner Schüler zum Abschied einen antiken Siegelring mit einer Gemme aus Karneol. Darin ist ein männlicher Kopf auf einem Sockel eingraviert mit der Devise Concedo nulli, ich weiche niemandem. Eine Devise, die Erasmus zu seinem persönlichen Wahlspruch macht. Ein Porträt des flämischen Malers Quentin Massais zeigt den Gelehrten in seiner Studierstube an einem Stehpult, wo er an seiner Paraphrase des Römerbriefs von Paulus schreibt. Den Ring trägt er am rechten Zeigefinger. Concedo nulli, das stand auf einem Siegelring, den er geschenkt bekam, mit einem Terminus drauf. Das heißt, es stimmt wahrscheinlich nicht, dass ein Terminus war. Der Terminus ist der Gott der Grenze in der Antike, der also auch zwischen Leben und Tod steht. Und Erasmus hat das aber so ausgelegt und hat den Ring so getragen. Also der Gott des Übergangs vom Leben in den Tod, der weicht niemandem. Der Gott ist selber auch drum abgebildet auf seinem Grabstein im Basler Münster. Das hat eben auch wieder ein guter Freund von Erasmus so setzen lassen. So habe ich mir aus einem profanen Gott ein Symbol geschaffen, das mich mahnt, mein Leben immer besser zu gestalten. Der Tod ist ja wirklich ein Termin, der ein Nachgeben nicht kennt. Und das hat er auch sonst als Devise benutzt, das Wort Concedo nulli, ich weiche niemandem. Das Concedo nulli kann man natürlich auch anders auslegen. Ich weiche niemandem, niemand soll mir kommen und ich gehe keine Kompromisse ein. Dass man mit diesem Vorwurf Erasmus bitter Unrecht tut, ich denke, das ist bekannt. Es ist richtig, dass er nicht gewichen ist von seiner Sicht, ich will keine Partei ergreifen. Ich bin bereit, Kompromisse einzugehen, auch schwierige, aber ich bin nicht bereit, davon abzugehen, dass am Ende ich nicht Partei ergreife. Erasmus wollte dabei bleiben. Die Menschen sind alle in ihrer Unwissenheit nicht in der Lage, letzte dogmatische Entscheidungen zu treffen. Und von Ideologien sollten sie sich fernhalten. Erläutert die Historikerin Christine Christ von Wedel. Für Erasmus aber wird es Zeit, die Rückreise anzutreten. Er will wieder nach England. So macht er sich auf den Weg und reitet abermals über die Alpenpässe. Diesmal in umgekehrter Richtung gen Norden. War ihm auf dem Hinweg sein Carmen Alpestre, sein Alpengedicht aus der Feder geflossen, kommt ihm jetzt auf dem Rückweg die Idee zu seinem berühmtesten Werk. Die Idee zu seinem Lob der Torheit. Ich wollte die langen Stunden, die im Sattel zu verbringen waren, nicht alle mit banaler Unterhaltung totschlagen und ließ mir darum dies und das durch den Kopf gehen oder schwelgte in Erinnerung an die ebenso liebenswürdigen wie gelehrten Freunde, die ich in England wiederzufinden hoffte. Dabei pflegte mir dein Bild, lieber Morus, zuallererst vor die Seele zu treten. Da kam es mir in den Sinn, zur Unterhaltung eine Lobrede auf die Moria, wie die Griechen sagen, auf die Torheit zu verfertigen. Eine schöne Muse, die dir solches eingab, wirst du sagen. Nun, vor allem danke ich die Idee deinem Namen, Morus, der dem Namen der Moria gerade so ähnlich ist, wie du selbst ihrem Wesen unähnlich bist. Mit Thomas Morus, dem 9 Jahre jüngeren Juristen, einem überzeugten Humanisten wie überzeugten Christen und späteren Lordkanzler Heinrichs des VIII., hatte Erasmus in England eine besonders herzliche Freundschaft geschlossen. So wird dir denn diese kleine Stilübung als Andenken an deinen Studienfreund nicht unwillkommen sein. Du wirst aber auch deine Hand über sie halten, denn dir ist sie gewidmet und dir gehört sie jetzt, nicht mir. Auf dem Rückweg von Italien ist ihm die glänzende Idee gekommen. Ich könnte doch dem Morus ein Lob der Moria sozusagen als Gastgeschenk mitbringen. Diese Idee hat ihn begeistert. Während er über den Septimer ritt, damals im Bergfrühling, man spürt das noch in diesem Werk, ich weiß nicht, ob Sie mal über die Berge gefahren sind im Frühjahr, da blüht es wie auf dem Teppich. Und so fängt das Lob der Torheit auch an, nämlich ihre Geburt auf einer Insel, wo alles blüht und wunderbar ist. Und sie natürlich auch die beste Frau, die es überhaupt gibt, sie, die die ganze Welt in Atem hält und alle würden sich nach ihr richten. Das ist die Torheit. Der erste Teil ist eigentlich die Torheit, die sich eben selber lobt, die die Menschen einfach zeigt, wie sie sind, in ihrer ganzen Torheit und auch in ihrer ganzen Lächerlichkeit. Mögen die Menschen in aller Welt von mir sagen, was sie wollen, weiß ich doch, wie übel von der Torheit auch die ärgsten Toren reden. Es bleibt dabei. Mir, ja, mir allein und meiner Kraft haben es Götter und Menschen zu danken, wenn sie heiter und frohgemut sind. Denn was kann als erstes und wichtigstes angenehmer und wertvoller sein als das Leben selbst? Und seine Entstehung? Wem kommt das Verdienst dafür zu, wenn nicht mir, der Torheit? Die Stoiker beanspruchen, von allen Menschen den Göttern am ähnlichsten zu sein. Aber mag jemand selbst dreifach, vierfach oder gar 100-fach Stoiker sein, es wird ihm nichts nützen. Wenn er auch seinen Bart nicht ablegen muss, wird er doch seine stahlharten Grundsätze fallen lassen und mich herbeibitten müssen, wenn er Vater werden will. So frage ich denn, ob es der Kopf, das Gesicht, die Brust, die Hand, das Ohr oder sonst einer dieser sogenannten edlen Körperteile ist, wodurch Götter und Menschen gezeugt werden. Keineswegs, sondern jenes törichte, lächerlich wirkende Organ, über das man lachen muss, wenn je von ihm gesprochen wird. Jenes ist die heilige Quelle, aus der alle, die leben wollen, schöpfen müssen. Und nicht die Vierzahl des Pythagoras. Torheit zeigt dann sehr schön die verschiedenen Seiten. Manchmal redet sie nämlich auch als Weisheit. Also das, man muss sehr aufpassen, wenn man da redet. Was redet jetzt eigentlich die Torheit? Sie sagt, indem sie eben sich selber lobt und die Torheiten lobt, sagt sie natürlich, was man nicht machen sollte, sondern was wohl besser anders gedacht oder getan würde. Und sie zeigt also erst die ganze Welt in ihrer ganzen Torheit und dann geht sie auf den Olymp und von da oben mit den angeheiterten Göttern guckt sie herunter, was die Leute da alle machen. Der eine heiratet also eine, die nur Geld hat, aber dumm ist und der andere haut den nächsten übers Ohr und das Ganze sieht von Weitem sehr lächerlich und witzig aus. Mundus vult decipi, lautet ein Sprichwort. Die Welt will getäuscht sein. Darum, so die Torheit, lasse man den Menschen ihre Täuschungen, solange sie damit froh und glücklich werden. Schließlich sind sie nun einmal so geboren, so veranlagt, so gebaut. Einzig in ihrer süßen Einbildung ist ihnen herrlich wohl. Der eine ist hässlicher als der hässlichste Affe. Sich selber kommt er schön vor. Ein anderer hat kaum 3 Kreise mit dem Zirkel geschlagen und hält sich schon für einen Euklid. Ein dritter benimmt sich wie der Esel vor der Harfe. Doch er selbst glaubt, ein Meister zu sein. Dann kommt ein zweiter Teil, der ist eigentlich eine reine Satire. Die Torheit nimmt alle Institutionen, nimmt die Kirche, nimmt den Papst, nimmt die Universitäten, nimmt die Adligen, nimmt die Fürsten. Sie nimmt sie alle auf die Schippe und spricht aus, was andere nicht aussprechen konnten, nämlich was nur die Torheit sagen konnte, weil man ja als Torheit wirklich frei sprechen konnte. Man konnte ja immer sagen, das hat die Torheit gesagt. So hat sich Erasmus dann immer herausgeredet. Dank meiner Gnade überlassen die Mächtigen alle Sorgen den Göttern und machen sich einen angenehmen Tag. Aufs Beste glauben sie, alle Fürstenpflichten zu erfüllen, wenn sie fleißig jagen, schöne Pferde halten, Ämter und Ehren verschachern und täglich neue Steuern ersinnen, mit denen sie den Bürger auspressen und sein Geld in die eigene Tasche leiten. Den Lebensstil der Fürsten aber ahmen Päpste, Kardinäle, Bischöfe seit langem nach. Sie verstehen sehr wohl, ihr Leben angenehm zu gestalten, da sie vor allem für sich selbst sorgen. Sie überlassen die Sorge für ihre Schafe entweder Christus oder bürden sie einem Stellvertreter auf. Nicht einmal der Titel Episkopus gibt ihnen zu denken. Sie vergessen, dass er Aufseher heißt, also Arbeit, Pflege, Besorgnis. Nur wenn es Geld zu fischen gibt, da führen sie scharf Aufsicht. Und dann kommt ein dritter, sehr tiefsinniger Teil, in dem Erasmus durch die Torheit als Theologe spricht. Und das geht aus von der alttestamentlichen Weisheit und Torheit im Buch der Sprüche, aber auch vom neutestamentlichen Briefen von Paulus, wo die von der Torheit des Kreuzes die Rede ist. Christus selber wurde auf eine Art Tor, indem er Mensch wurde, weil eben alle Menschen Toren sind, so auch Christus. Eine sehr gewagte Aussage, die aber wirklich zum Nachdenken anregte und auch noch anregen kann heute. Selbst Christus, der doch von der Weisheit des Vaters ist, entschloss sich, um der Torheit der Menschen zu helfen, gewissermaßen ein Tor zu werden, indem er menschliche Natur annahm. Das bezeugt Paulus, wenn er sagt, Gott hat beschlossen, durch die Torheit die Welt zu retten, da sie durch die Weisheit nicht konnte erlöst werden. Dieselbe Autorität verordnet klar und deutlich Torheit als unentbehrliche Arznei, mit den Worten, wer unter euch weise scheint, soll töricht werden, damit er weise sei. Da hört ihr, wie laut ein solcher Zeuge mein Lob verkündet. Doch halt, ich vergesse mich und jage in fremdem Revier. Natürlich erntet seine Torheit nicht bloß Lob. Da Erasmus seine Moria schrieb, hat er eine Tochter gezeugt, die seiner wert ist. Wird Martin Luther, verkniffen und unempfänglich für den Humor, wie für den reformerischen Geist dieser Schrift, vermerken. Die Bewahrer der alten Kirche wiederum setzen auch dieses Werk, fast 10 Jahre nach Erasmus Tod, auf den Index. Geschadet hat es der Torheit und ihrer Beliebtheit allerdings nicht. Bin ich euch zu keck oder zu geschwätzig gewesen, so sagt euch eben, ich sei ein Weib. Aber erinnert euch auch an das griechische Sprichwort, oft schon warf auch ein törichter Mann ein treffendes Wort hin. Oder meint ihr, es gelte für Frauen nicht? Ich sehe, ihr erwartet ein Schlusswort. Doch ihr seid nicht recht bei Trost, wenn ihr glaubt, ich wüsste noch, was ich gesprochen habe. So, gehabt euch wohl, klatscht Beifall, genießt das Leben und trinkt, ihr hochgepriesenen Jünger der Torheit. In England angekommen, schreibt Erasmus im Haus seines Freundes Morus sein Encomium Moriae, sein Lob der Torheit, nieder. Damit setzt er zugleich ihrer Freundschaft ein unvergessliches Denkmal. Denn Freundschaft spielt in seinem Leben eine zentrale Rolle. Freundschaft war für ihn das, was das Leben auch jedes Christen ausmachen sollte und musste. So sollten auch die Herrscher mit ihren Untertanen freundschaftlich umgehen. Die ihnen anvertrauten Ratgeber sollten sie wirklich als Ratgeber nutzen und sich nicht von ihnen einfach verschmeicheln lassen. Freundschaft war für ihn das, was die Welt am Leben erhielt. Freundschaft war für ihn noch mehr. Freundschaft war zugleich für ihn das, was auch die Göttlichkeit ausmachte, was Gott ausmachte in seiner Trinität, in seiner Dreiheit, in seiner Liebe zu den Menschen. Freundschaft war das, was er von jedem forderte und was er auch von sich forderte. Und es gab wenig, was ihn so enttäuscht hat, wie Menschen, mit denen er glaubte, befreundet zu sein und mit denen er später sich zerstritt oder sie sich mit ihm zerstritten. So mit den jungen Reformatoren, die er für seine Freunde hielt und andere auch. Das waren für ihn die wirklich großen Enttäuschungen des Lebens. Die Freundschaft mit Thomas Morus dagegen zählt zu den glücklichsten Erfahrungen in seinem Leben. Über 3,5 Jahrzehnte währt ihre Freundschaft, bis sie mit der Hinrichtung Thomas Morus unter Heinrich VIII. Ein brutales Ende findet. Ein Jahr, bevor auch Erasmus stirbt. Von seinem Freund hat Erasmus ein liebevolles Porträt gezeichnet. Zur Freundschaft scheint Morus geboren und geschaffen zu sein. Jedem steht er zum Freundschaftsbündnis zur Verfügung. Er ist durchaus nicht wählerisch dabei, höchst angenehm, wenn es gilt, die Freundschaft zu pflegen, treu, wenn es gilt, sie zu bewahren. Wen er aufrichtig findet und geistesverwandt, mit dem verkehrt und plaudert er gern. Allem Menschlichen, das ihm begegnet, weiß er eine angenehme Seite abzugewinnen, auch sehr ernsten Dingen. Hat er es mit Gebildeten und Verständigen zu tun, so freut ihn der Geist. Bei Ungelehrten und Törichten genießt er ihre Torheit. Selbst an Erznarren stößt er sich nicht. In einer wunderbaren Gewandtheit weiß er sich jeder Geisteshaltung anzupassen. Mit den Frauen, auch mit der eigenen, pflegt er zu tändeln und zu scherzen. Man könnte ihn einen zweiten Demokrit nennen, der unbefangen auf dem Markt spazieren ging und sich das Getümmel der Käufer und Verkäufer ansah. Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Diese Zeile des römischen Dichters Terenz besitzt nicht bloß Gültigkeit für seinen Freund. Gültig ist sie ebenso für ihn, für Erasmus selbst. Es bedeutet, Gelassenheit und Toleranz zu zeigen gegenüber seinen Mitmenschen, mit ihren Eigenarten und trotz ihrer Schwächen und Torheiten. Und das gilt gleichermaßen für den Umgang mit Freunden. Moris amici noveris, non oderis. Kenne die Eigenarten des Freundes, hasse sie nicht. Die Makel der Freunde nicht zu kennen, verrät einen Menschen, der seine Liebe leichtfertig verschleudert. Sie deswegen zu hassen, verrät den Asozialen. Man muss jene Makel kennen, sei es, um sie zu berichtigen, sei es, um sie einzudämmen, aber niemals in einer Weise, die wie Hass auf den Freund erscheint. Denn derjenige, der keinen Makel an einem Freund ertragen kann, wird bald keinen Freund mehr haben. Überhaupt wird Freundschaft bei den Humanisten großgeschrieben. Man pflegt sie in vertrautem Umgang unter Gleichgesinnten, im Gedankenaustausch über gemeinsame Ideen, neue Veröffentlichungen und Forschungsvorhaben, sowie über Fragen, die in den weit verzweigten Humanistenzirkeln gerade diskutiert werden. Sieht man sich nicht, ist es der rege Briefwechsel, der an die Stelle des Gesprächs tritt. Briefe sind ein sehr, sehr wichtiges Medium des Humanismus. Die meisten Humanisten schreiben Hunderte und wenn nicht gar Tausende von Briefen, die auch überliefert sind, die dann meistens von den wichtigsten Schülern nach dem Tod des Meisters schön ediert werden. Dieses Faible fürs Briefe schreiben und auch fürs öffentlich Briefe schreiben, Auch das übernehmen die Humanisten aus der Antike, also die Briefe von Cicero, die, sobald sie entdeckt werden, mit großer Begeisterung gelesen werden und nachgeahmt werden für diese spezifische Form der Halböffentlichkeit. Dass man sagt, man ist privat, man ist Individuum, man hat Emotionen und Gedanken und teilt die einem Freund mit. Allerdings werden diese Briefe dann sehr schnell entweder abgeschrieben oder eben gedruckt und als Sammlungen verbreitet oder als Vorwörter in Bücher eingeschaltet. Und es ist immer auch eine öffentliche Kommunikation, die dank des Lateinischen wirklich von Lissabon bis St. Petersburg durch die gesamte damals bekannte Welt eigentlich funktioniert und auch den ganzen Mittelmeerraum als quasi Zentralraum umfasst. Tatsächlich ist der Umfang der Korrespondenz unter den Humanisten beträchtlich. So umfasst allein der Briefwechsel von Erasmus rund 3150 Briefe. Und dabei handelt es sich lediglich um die Briefe, die der Nachwelt erhalten sind. Was schon hervorsticht, ist, dass die Humanisten sich gegenseitig sehr gern loben. Es kommt natürlich auch aus dem Brotjob, aus dem Fürstendienst oder an der Kurie muss man ja auch viel loben. Aber interessant ist ja, was sie loben. Es wird immer wieder betont, dass da Bildung herrscht. Man hält sich gegenseitig auf dem Laufenden über Forschungsprojekte, würde man heute sagen. Denn das wissen die Humanisten auch schon. Wenn jetzt einer von uns gründlich Plutarch liest, werden wir alle davon profitieren, weil die Bezugsgrößen, die sind allen bekannt und die verhandeln wir in diesen Briefen. Also man kann noch nicht von einem Wissenschaftsbetrieb reden, weil das noch viel individueller und in dem Sinn unsystematischer ist. Aber es geht langsam los. Und gleichzeitig, da diese Briefe ja auch öffentlich sind, wird die Bildung überhaupt als Wert etabliert. Also dass es nicht nur wichtig ist, wie viel Gold in der Truhe und wie viele Glieder im Stammbaum, sondern dass es auch wichtig ist, was man selber kann, was man weiß und welche moralischen Schlüsse man aus dieser Bildung zieht und was man draus macht. Und das ist natürlich eine rundum großartige Angelegenheit, wenn das in einer Gesellschaft so gepflogen wird und so gepflegt wird, dass eben Bildung und gesättigte individuelle, also wirklich Einzelbildung, so einen Stellenwert hat und immer wieder betont wird. Und wenn man dann viele von diesen Briefen liest, dann kommt es einem natürlich irgendwann bei den Ohren raus, dass jeder von denen der superlativ Gelehrteste von allen ist, wenn man seinen Freunden glaubt. Aber es wird eben immer wieder gesagt. Und es ist auch das Wichtigste, was gesagt wird. Und das ist doch einfach nur wünschenswert. Thomas Morus grüßt seinen Freund Erasmus. Ich bin froh, dass deine Arbeiten über Hieronymus und das Novum Testamentum gut vorankommen. Es ist wunderbar, wie sehnsüchtig sie von allen erwartet werden. Unser Gelehrter Thomas Lineker, glaube mir, hat eine sehr hohe Meinung von dir und spricht überall von dir. Ich hörte dies kürzlich von einigen, die zusammen mit ihm an der Tafel des Königs gespeist haben, wo er sehr freundlich und eingehend über dich gesprochen hat. Der König antwortete im Laufe der Unterhaltung so, dass meine Informanten den klaren Eindruck gewannen, du werdest bald eine sehr ehrenvolle Auszeichnung erhalten. Möge der Himmel dies wollen. Leb wohl, mein lieber Erasmus. 1514, Erasmus geht allmählich auf die 50 zu, schlägt der Gelehrte ein neues und entscheidendes Kapitel in seinem Leben auf. Ich bin auf dem Weg nach Deutschland, genauer nach Basel. Dort will ich meine Arbeiten herausbringen. Vielleicht gehe ich im Winter noch nach Rom. Im Gepäck hat er seine umfangreichen Materialien für die Edition der Briefe des Kirchenvaters Hieronymus sowie für seine Ausgabe des Neuen Testaments. Es wird sein Lebenswerk und ist das Ergebnis einer wahren Herkulesarbeit, die ihn annähernd 16 Jahre in Anspruch genommen hat. Außerdem ist er gewillt, ein anderes Kapitel seines Lebens endgültig abzuschließen. Noch ist er nicht frei. Erst 1517 wird Erasmus die ersehnte Dispens von Papst Leo X. Erhalten, die ihn von seinen Ordensgelübden entbindet. Gleichwohl, bevor er nach Basel aufbricht, schreibt er einen letzten Brief an den Prior seines Klosters in Stein, der ihn erneut zur Rückkehr ins Kloster aufgefordert hatte. Du willst mich an einem bestimmten Ort festnageln. Aber man lobt doch die Wanderschaft eines Solon, Pythagoras und Plato. Die Apostel wanderten auch, namentlich Paulus. Der göttliche Hieronymus ist sogar als Mönch bald in Rom, bald in Syrien, bald in Antiochia, bald hier, bald da und noch als alter Mann jagt er den heiligen Schriften nach. Ich habe in diesen Jahren außer vielem anderen die Briefe des Hieronymus textlich bereinigt, Unechtes und Untergeschobenes angemerkt, Dunkles erläutert. Durch Kollationierung griechischer und sonstiger alter Kodizes habe ich das Neue Testament textlich bereinigt und über 1000 Stellen angemerkt, nicht ohne Nutzen für die Theologen. Kommentare zu den Briefen des Paulus habe ich begonnen. Denn das ist mein fester Entschluss, in der Beschäftigung mit den Heiligen Schriften zu sterben. Da ist meine Muße und meine Arbeit. Bedeutende Männer sagen, dass ich da etwas leiste, was andere nicht leisten. In eurer mönchischen Lebensart leiste ich nichts. Ich bitte dich, vernachlässige nicht, Christus mein Wohlergehen in deinen frommen Gebeten zu empfehlen. Wenn ich sicher wüsste, dass Christus es für richtiger hielte, wenn ich in eure Gemeinschaft zurückkehrte, würde ich mich noch heute auf die Reise machen. Lebe wohl, einst mein liebster Gefährte, nun mein verehrungswürdiger Vater. Bester Leser, wenn ich nun alle Menschen zum heiligsten und nützlichsten Studium der Philosophie Christi aufrufe, möchte ich leidenschaftlich danach verlangen, dass mir eine Beredsamkeit verliehen werde, die weit über die des Cicero hinausgeht. Möchte einem die Macht der Rede geschenkt werden, wie man sie dem Orpheus nachsagt, der ein starres Gestein mit seiner Zither gerührt, oder dem Sokrates, der nicht bloß die Ohren mit schnell vergänglichem Wohllaut bezaubert, sondern haftende Stacheln in die Herzen der Zuhörer zurücklässt, die hinreißt, die den Zuhörer verändert entlässt, ganz anders, als sie ihn empfangen hat. Gleichwohl müsste man sich noch lieber wünschen, dass Christus selbst so die Saiten unserer Zither beherrschte, dass dieses Lied die Herzen aller durch und durch erschüttere und bewege. Es sind flammende Worte, die Erasmus in seiner Einleitungsschrift, seinem Aufruf an den frommen Leser, zu seinem Neuen Testament findet. 1516 erscheint es in einer ersten Ausgabe in Basel. 2 Jahre zuvor war er zu seiner geplanten Reise aufgebrochen. Sie führt ihn über Gent, Antwerpen, Löwen, Lüttich, Mainz, Straßburg nach Basel. Dort will er den Buchdrucker und Verleger Johann Froben aufsuchen. Was Aldus Manutius für Venedig, ist Johann Froben für Basel. 1514 kam Erasmus nach Basel. Zwar eigentlich nur auf der Durchreise, er wollte wieder nach Italien, um dort noch Handschriften anzugucken. Und er kam durch Basel und hat sich bei Froben anmelden lassen. Und die haben sich sofort gut verstanden. Und Froben hat Erasmus dazu gebracht, dass er bei ihm blieb. Er blieb bei ihm zunächst als Gast in seinem Haus. Das passte Erasmus auch. Es war also ähnlich wie in England. Er lernte eine Reihe sehr gebildeter Gelehrter kennen, die bei Froben verkehrten, zum Teil auch für ihn arbeiteten. Und zwar ganz verschiedene, wir würden heute sagen interdisziplinär. Da waren also solche, die wie Erasmus mehr sich auch auf die Sprachen verstanden. Da waren solche, die sich historisch interessierten. Da waren Juristen darunter. Da waren Musikwissenschaftler darunter, Mathematiker. Ganz verschieden, aus ganz verschiedenen Disziplinen, die hier an der noch relativ jungen Universität, die war 1460 gegründet worden, lehrten oder eben in den Druckereien arbeiteten. Froben, bei dem er nun war nicht der einzige Drucker in Basel. Basel war ein Druckort, denn Basel hatte eine Papiermühle. Hier gab es relativ billig und günstig Papier. Das spielte natürlich auch eine Rolle. Erklärt die Historikerin Christine Christ von Wedel. Der fand hier auch noch weitere Handschriften, die am Konzil von Basel nach Basel gekommen waren und in Klosterbibliotheken lagen. Und die konnte er benutzen. Und er fand hier eben auch einen Hebraist, den späteren Reformator von Basel, der ihm beistehen konnte, und andere auch, die sehr gut Griechisch konnten. Also er hatte hier wirklich die besten Grundlagen und hat hier sein wirklich die Theologie für Jahrhunderte prägendes Neues Testament herausgegeben. Hier erst kam die Idee, man könnte es doch gleich zweisprachig machen, nämlich Griechisch und Lateinisch. Froben hatte eben auch griechische Drucktypen. Sogar Hebräische hatte er. Also Erasmus hat einen griechischen Text, einen neuen lateinischen Text, möglichst nah an der Vulgata noch, aber an vielen Stellen eben ganz anders, was enorm kühn war, und dazu Anmerkungen. Und diese Anmerkungen konnte er sein ganzes Wissen über die alte Theologie, vor allem über die sogenannten Kirchenväter, hineinbringen, alles, was er gelesen hatte. Und das war eine umwerfende Sache, an der Erasmus sein Leben lang gearbeitet hat. Also gerade seine kritische Bibelausgabe, so eine zweisprachige Bibelausgabe, wo neuer lateinischer Text entsteht, nach philologischer Abwägung neu übersetzt aus dem Altgriechischen, was eine aufsehenerregende und für den etablierten Klerus katastrophale Machenschaft ist. Plötzlich stimmen alle Inschriften nicht mehr, die ganze Liturgie ist plötzlich anders und so weiter und so fort. Und wenn man an der Bibel arbeitet, ist das natürlich auch eine sehr gesellige Arbeit, denn diesen Text hören ja tatsächlich alle Europäer 5-mal am Tag. Das ist ja der gesprochene, präsente, klingende Text in dieser Gesellschaft. Kühn ist das Unterfangen durchaus. Erasmus weiß sehr wohl, dass seine Bemühungen um eine bereinigte Ausgabe des Neuen Testaments, seine Rückkehr ad fontes zu den Quellen, nicht überall auf Zustimmung stoßen. So fügt er seinem Aufruf zum Neuen Testament noch eine Rechtfertigung bei. Wenn manche fürchten, dass die Autorität der Heiligen Schriften in Zweifel gezogen wird, wenn etwas irgendwo variiert, so sollten diese wissen, dass schon mehr als 1000 Jahre weder die Texte der Lateiner noch die der Griechen in allem übereingestimmt haben. Daher bitte ich dich, bester Leser, wenn du etwas von uns verändert findest, dass du es nicht gleich, weil ungewohnte Lektüre anders schmeckt, zurückweisen und verdammen wolltest, als ob notwendig übel sei, was verschieden ist, indem du mich zugleich um mein Lob und dich um den Nutzen des Werkes bringst. Was auch noch sehr wichtig ist, er hat Einleitungsschriften dazu geschrieben und dafür geworben, dass man das natürlich in der Ursprache liest, das Neue Testament, aber alle, die das nicht können, die sollen es in Übersetzungen lesen können. Und er hat also dafür geworben, das, was Luther dann später fürs Deutsche gemacht hat und für andere Sprachen, das Neue Testament in die Volkssprachen zu übersetzen, damit jeder das lesen kann. Und er hat dafür geworben, dass sie es überhaupt lasen und hat sie ermutigt, es zu lesen. Jeder könne das lesen. Das brauche man also keine wahnsinnig philosophische, theologische, philologische Ausbildung, sondern jedermann könne das lesen und jedermann könne daraus etwas lernen und für sein Leben gewinnen. Anfang März 1516 ist alles für die Veröffentlichung fertig. Bereits die erste Auflage ist ein Erfolg. Erleichtert berichtet er seinem Freund Thomas Morus: Das Neue Testament billigen selbst die, von denen ich eine besonders scharfe Kritik erwartete. Diese lässt trotzdem nicht lange auf sich warten. Umgehend macht Erasmus sich an eine zweite, verbesserte Fassung. Mehr als 2000 Exemplare werden von dieser Ausgabe verkauft, die auch Martin Luther für seine Bibelübersetzung benutzen wird. Weitere durch Anmerkungen erweiterte Fassungen folgen. Die letzte, 1535, kurz vor seinem Tod. Aber den griechischen Text, an dem hat er kaum noch gearbeitet. Wohl aber an diesen Anmerkungen, die auf ein Vielfaches anwuchsen. Und die blieben auch, und überhaupt sein Text, blieb bis ins 18. Jahrhundert der Grundlagentext für das Neue Testament. Erasmus hatte schon einen Namen mit seinem Lob der Torheit und mit den Adagia, mit dieser Sprichwörtersammlung. Man war begeistert von ihm. Er war ein Star, würden wir heute sagen, ein literarischer Star. Dazu gehörten auch noch seine Paraphrasen, die sehr prägend waren. Das sind Nacherzählungen des Neuen Testamentes, das er ja nun sehr gut studiert hatte. In gutem Latein gaben sie also die Evangelien vor allem, aber auch die Apostelgeschichte nicht, die Offenbarung, die Briefe auch, gaben sie wieder und erklärten sie zugleich, ohne dass man es merkte. Das war also ausgesprochen gut zu lesen und das wurde auch gelesen. Also Erasmus selber jedenfalls rühmte sich und zum Teil ist es auch erwiesen, dass bei den großen Fürsten Europas, also Heinrich dem VIII., bei Franz dem I. auch, bei Karl dem V., bei Ferdinand dem I., überall lagen diese Paraphrasen auf den Nachtischen, übrigens auch bei Maria von Ungarn, also mal eine Frau zu nennen, die ihn eben auch gelesen hat. Und Erasmus war für sie eben das Licht der Welt. Alle bemühten sich, überall wollten sie ihn haben. Die Fürsten wollten ihn haben an ihren Höfen, an ihren Universitäten, an den neu gegründeten oder auch alten Universitäten. Erasmus hat das alles abgelehnt. Er wollte sich nicht binden und er blieb in Basel. Aber er hat von hier aus weitergewirkt, eben durch seine Schriften und durch viele Briefe. Was bei ihm als Europa präsent ist, ist eben der Raum, in dem seine Bücher gelesen werden können. Ist der Raum, in dem ein lateinisches Buch, ein lateinisch formulierter Gedanke irgendwen interessieren kann. Und das ist ja ein sehr großer Raum. Also ein Raum, der auch größer ist als jetzt die heutigen geografisch-politischen Grenzen von dem, was wir Europa nennen. In diesem Raum, da ist Erasmus tatsächlich präsent, auch ohne dass er da hingeht. Also die portugiesische Renaissance zum Beispiel, die kommt über einen Erasmus-Schub. Da ist Petrarca und Boccaccio und so weiter schon lang vorbei. Es kam diese Verjüngungskur über erasmische Texte. Und dann, dank des Buchdrucks und der Verfügbarkeit dieser Texte, kann es dann auch sehr schnell gehen. Dass es dann natürlich deutlich schneller aufblühen kann, wie wenn sich die frühen Humanisten in Italien halt gegenseitig ihre Handschriften leihen müssen, damit man da mal so ein bisschen gemeinsame Nenner zum Laufen kriegt. Und insofern ist es schon ein geistiges, literarisches Europa, in dem Erasmus agiert und das er in dem Sinne auch wirklich mitgestaltet. Der Essayist und Übersetzer Tobias Roth. In diesem Europa ist der Name des Erasmus nun in aller Munde. Er, der Fürst der Wissenschaft, der Vater der Studien und der Beschützer der ehrlichen Theologie, ist auf dem Gipfel seines Ruhms angelangt. Erasmus ist viel unterwegs in seinem Leben. Er sucht immer nach diesen Biotopen aus Menschen und Druckmaschinen und bleibt eigentlich nur in Basel wirklich länger, wo er genau dieses Biotop dauerhaft auch findet. Aber viele Humanisten dieser Zeit sind wirklich viel unterwegs. Da gibt es auch im 15. Jahrhundert schon Gelehrte, die sehr kurze Lehrauftragsverträge haben und dann teilweise alle 2-3 Jahre von Mailand nach Rom, nach Florenz, nach Venedig, nach Rom, nach Florenz, nach Venedig, immer hin und her. Und man merkt, dass nicht nur die Barrierefreiheit des Lateinischen, sondern wirklich auch die physische Beweglichkeit der Akteure dazu beiträgt, dass die Renaissance mehr und mehr quasi in den europäischen Raum quasi sich selbst erschließt und dadurch auch bildet. Natürlich dann auch die Kriegsbewegungen, die natürlich extrem immer größere, immer extremere Völkermassen wirklich da über den Kontinent schieben. Allerdings muss man auch sagen, dass das Bewusstsein dieses Kontinents, also dieser Raum und auch dieses Konzept Europa von außen gemacht werden und stark im Zusammenhang stehen mit der osmanischen Bedrohung, also quasi mit dem Erstarken und dem Aufschwung des Osmanischen Reiches, die 1453 Konstantinopel erobern, also den tatsächlich letzten Rest antiker Kontinuität beenden. Und der Begriff Europa als politische Einheit, der fällt zum ersten Mal im Kontext eben der Eroberung Konstantinopels. Und als Reaktion auf dieses Ereignis entsteht quasi Europa als Res Publica Christiania. Und das Ziel der frühen Europareden insgesamt ist Kreuzzug, also ist eine Verbindung gegen den äußeren Feind. Aber das ist ja nicht das Europa, in dem Sinn für das Erasmus steht. Und in diesem Europa des Erasmus und der Humanisten scheint sich sogar die Aussicht auf ein Europa des Friedens zu eröffnen. Im Februar 1517 schreibt Erasmus geradezu euphorisch an den Rektor der Universität Basel: Da ich sehe, dass die mächtigsten Fürsten der Erde alle Kriegsvorbereitungen von Grund aus aufgeben und das Band des Friedens fest und, wie ich hoffe, unzerreißbar geknüpft haben, habe ich die bestimmte Hoffnung, dass nicht nur die guten Sitten und die christliche Frömmigkeit, sondern auch die geläuterte echte Wissenschaft und die schönen Künste teils wieder aufblühen, teils in vollem Glanze sich zeigen. Oh. Erasmus hoffte auf eine neue Zeit, auf ein goldenes Zeitalter des Friedens. Das ist vor allem als Leo X., der eben Papst Julius II., der sehr kriegerisch war und ständig in Kriege verwickelt, abgelöst hatte. Dann waren auch bei den Fürsten, waren eben junge Fürsten dran, Franz I., Heinrich VIII., von dem man noch nicht wusste, was alles noch in seinem Leben später passieren würde. Und der damals noch als Lichtgestalt galt, Ferdinand, Karl, lauter junge neue Fürsten, wo Erasmus hoffte, jetzt kommt die goldene Zeit. Wir haben so viele neue Menschen, auch Gelehrte, Geisteswissenschaftler wie er, die wirkten auch an den Höfen. Überall geht ein neues Licht auf und er hoffte, das geht nun so weiter und schrieb dann auch Friedensschriften. Erasmus hat einmal gesagt, ein paar Jahre zuvor, ich habe in meinem Leben noch nichts anderes erlebt als ständig Krieg und Pest. Denn süß ist der Krieg den Unerfahrenen, lautet ein Sprichwort, das er 1515 in einer Neuausgabe seinen Adagia hinzugefügt hatte. Dulce bellum in expertis. Süß ist der Krieg den Unerfahrenen. Ein sehr kluges und in der Literatur häufig zitiertes Sprichwort. Wenn es im Leben der Menschen etwas gibt, bei dem äußerste Zurückhaltung geboten ist und das man auf jede Weise vermeiden, verdammen und verbannen sollte, dann ist es sicher der Krieg. Seltsam genug festzustellen, wie leichtfertig und aus welch beliebigem Grund überall ein Krieg vom Zaun gebrochen und wie grausam und barbarisch er geführt wird. Und das nicht nur von Seiten der Heiden, sondern von Christen. Und auch nicht bloß von weltlicher Seite, sondern sogar von Priestern und Bischöfen. Und nicht nur vom einfachen Volk und der wankelmütigen Menge, sondern von Fürsten, deren Aufgabe es doch wäre, die zügellosen Umtriebe der tumpen Masse durch Weisheit und Vernunft in geordnete Bahnen zu lenken. In seinem Dialog Die Soldatenbeichte aus den Colloquia Familiaria, den vertrauten Gesprächen, treffen zwei alte Freunde aufeinander. Abgerissen und ohne die erhoffte fette Kriegsbeute kommt der eine gerade aus dem Krieg zurück. Zwar ziemlich ernüchtert, aber trotzdem unbelehrbar. Dir gefällt wohl das Soldatenleben? Nichts ist gottloser und verderblicher. Nichts war uns heilig. Weder Profanes noch Heiliges wurde verschont. Wie willst du das wieder gut machen? Man sagt, man braucht nichts wieder gut zu machen, was man im Krieg verbrochen hat. Was dort geschieht, geschieht mit Recht. Mit dem Recht des Krieges vielleicht. Du hast's erfasst. Aber dieses Recht ist größtes Unrecht. Dich hat nicht Vaterlandsliebe, sondern die Aussicht auf Beute in den Krieg gelockt. Zugegeben. Aber ich schätze, dass es nicht eben viele sind, die mit einer edleren Absicht in den Krieg ziehen. Das ist doch mal was, mit vielen zusammen ein Narr zu sein. Und ein prächtiges Handwerk zudem. Häuser niederbrennen, Kirchen plündern, gottgeweihte Jungfrauen schänden, Arme berauben, Unschuldige töten. Metzger werden dafür bezahlt, ein Rind zu schlachten. Warum wird dann unser Handwerk getadelt, wenn wir dafür bezahlt werden, Menschen zu schlachten? Schreckliche Zeiten, jetzt sollten andere Zeiten anbrechen. Was waren seine Friedensideen, die er den Fürsten versuchte zu vermitteln? Und seine Ideen waren, man sollte unbedingt Frieden halten, Krieg vermeiden, wo immer es ging. Es ginge überhaupt nicht an, zu versuchen, das eigene Reich oder die eigene Untertanenschaft zu vergrößern, sondern man sollte alle seine Kraft da reinsetzen, den eigenen Untertanen ein möglichst gutes Leben zu verschaffen. Er hat dafür geworben, dass die Grenzen gegenseitig anerkannt werden, dass man sie also nicht mehr verendet. Alle imperialistische Politik hat er vehement abgelehnt. Und er hat für Schlichtung plädiert. Also es sollten Verhandlungspartner von beiden Seiten bestimmt werden, die gemeinsam in Streitfällen dann austarierten, wie man damit umgeht. Also eine Art Friedensverhandlung, wenn man so will. Dann kann man bei ihm schon von einer Vorform der Menschenrechte reden. Nicht nur die Bevölkerung, also die unschuldige Bevölkerung, wenn man so will, sei zu schonen, sondern auch die Kombattanten sind so gut wie möglich zu schonen, so menschlich wie möglich zu behandeln. Und jeder Mensch hat das Recht auf Leben und jeder Mensch hat das Recht auf Rücksicht, auch wenn er ein politischer Feind ist. Er hat enorm sich für ein friedliches Zusammenleben in Europa unter christlichen Vorzeichen eingesetzt. Hat aber dann, das war ja damals schon, also und auch später dann noch mehr, die Bedrohung durch die Osmanen, als 1529 die Osmanen vor Wien standen, da hat Erasmus dazu aufgerufen, denen zu helfen, die da bedroht seien. Nicht nur, was er vorher auch gesagt hat, Verteidigung immer, also muss Frauen und Kinder verteidigen, aber jetzt hat er aufgerufen, auch da, wo es nicht die eigenen Grenzen betraf, Europa vor den Osmanen zu schützen. Grundsätzlich gar kein Krieg, jeder würde verlieren am Schluss, auch die, die siegen. Also er hat vom Krieg sehr, sehr abgeraten. Dulce bellum in expertis. Wenn Christus nur ein schönes Märchen ist, warum lehnen wir ihn dann nicht offen ab? Wenn er aber wirklich der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, warum läuft dann unsere ganze Art zu leben und zu denken diesem Vorbild so zuwider? Widmen wir unser ganzes Bestreben dem Frieden. Darauf mögen Päpste, Fürsten und Staaten ihre Beratungen ausrichten. Doch die Hoffnung auf einen ewigen Frieden erweist sich wie schon so oft als Illusion. Jetzt sind die Dinge so weit gediehen, dass man eine Leichenrede für den Frieden schreiben müsste, lautet ein paar Jahre später seine bittere Erkenntnis. Auch für Erasmus ist nicht mehr zu übersehen, dass die Missstände in der katholischen Kirche und die Machtinteressen der christlichen Fürsten auf eine Epoche religiöser und politischer Kämpfe in Europa hinauslaufen. Und längst ist ein neuer Protagonist auf der Weltbühne erschienen. Längst sorgt der Augustinermönch und Doktor der Theologie aus Wittenberg, sorgt Martin Luther nicht nur in Deutschland für heftige Turbulenzen. Es ist ein Unglück, dass dieser Weltsturm mich gerade in einem Augenblick überrascht hat, da ich auf eine durch meine viele Arbeit verdiente Rast hoffen konnte. Warum erlaubt man mir nicht, bloß Zuschauer zu sein bei dieser Tragödie, der ich doch so wenig geeignet bin, als Schauspieler mitzuwirken. Erasmus ist bereits über 50, als er dies notiert. Gerade hat er sich fest in Basel niedergelassen. Fast 8 Jahre wird er dort wohnen, bis ihn 1529 der Sturm der Reformation daraus vertreibt. Noch gilt er als die tonangebende Stimme in Europa. Doch er sieht seine Autorität, sieht vor allem seine jahrzehntelange Arbeit durch diesen Weltsturm bedroht. Bekanntlich hat seit 1517 Luther gewirkt. Er hat zunächst eine Schrift gegen den Ablass verfasst, seine bekannten Thesen, die Erasmus durchaus positiv fand. Und er hat wie Luther auch in Rom eine Kirche erlebt, einen Vatikan erlebt, wo es zwar sehr spannende anregende und auch gute Kardinäle gab, aber es gab eben auch sehr viel anderes. Er hat erlebt, wie der beginnende Kapitalismus im Vatikan, wie der sich ausbreitete und wie viel Korruption dort zu sehen war und wenig christliche Frömmigkeit. Da kamen sie überein, da war Erasmus voll auf der Seite von Luther in der Empörung über Rom. Allerdings haben sie verschieden ausgedrückt. Luther ist reingefahren und hat mit seiner ganzen Vehemenz, die er hatte, und auch zum Teil unter der Gürtellinie diskutiert und geschrieben. Und bei Erasmus war das alles ein bisschen vornehmer und ironischer und zurückhaltender. Erasmus wollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wie er einmal Luther vorgeworfen hat, dass der das eben täte. Luther, das lässt sich nicht leugnen, hatte die allerbeste Sache angefangen und unter lebhaftestem Beifall der ganzen Welt für den fast aufs Altenteil gesetzten Christus sich einzusetzen begonnen. Hätte er nur eine so wichtige Sache ernster und ruhiger, gemäßigter in Stimmung und Sprache geführt, und hätte er sein Gutes nicht durch unerträglich Schlechtes verpfuscht, jetzt, wo auf beiden Seiten mit grimmigem Hass die Sache geführt wird, steht zu befürchten, dass mit Luther zugleich so viel Gutes untergeht, was ich nicht abgeschafft sehen möchte. Denn viel steht für den Humanisten auf dem Spiel. Nicht mehr und nicht weniger als die Frucht seiner über 30-jährigen Anstrengung um eine Reform von Christentum und Kirche durch den Geist des Humanismus. Luther hingegen steht dem Humanismus völlig gleichgültig gegenüber. Und doch werden ihre Namen zu Erasmus' Leidwesen viel zu häufig in einem Atemzug genannt. Persönlich werden sich beide niemals begegnen. Im März 1519 aber hatte sich Luther zum ersten Mal mit einem Brief an Erasmus gewandt. Tief verbeugt sich darin der Jüngere vor dem berühmten Älteren. »So oft plaudere ich mit dir und du mit mir, lieber Erasmus, unsere Zierde und unsere Hoffnung, obwohl wir uns nicht kennen. Wenn du es daher für richtig halten solltest, mein Erasmus, du liebenswerter Mann, dann erkenne auch diesen Bruder in Christo an, der dir sehr gewogen ist.« Dieses Ersuchen geht Erasmus allerdings zu weit. Kühl schreibt er im Mai zurück: »Noch immer lässt sich der vollkommen falsche Verdacht nicht ausrotten, deine Schriften seien mit meiner Hilfe geschrieben. Ich habe bezeugt, dass du mir völlig unbekannt bist, ich deine Bücher noch nicht gelesen habe. Infolgedessen missbillige und billige ich nichts. So viel wie möglich halte ich mich neutral, um desto mehr dem Wiederaufblühen der Wissenschaft nützlich zu sein. Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Sturm und Drang. Auf diese Weise hat Christus sich die Welt unterworfen.« Theologisch waren sie sich zunächst schien es für viele sehr nah. Also die bekannten Schlagwörter der Reformation, insbesondere auch Luthers, sind Solus Christus, Sola Scriptura und Sola Fide. Solus Christus, also die Christuszentriertheit, die hat Erasmus mit ihm geteilt. Da waren eigentlich keine Gegensätze. Bei dem Sola Scriptura, also allein die Schrift soll gelten, keine Tradition, da ging es schon auseinander. Für Erasmus war klar, es gibt verschiedene Auslegungen des Neunten oder auch des Alten Testamentes, oder es gab sie auch schon immer, während Luther behauptete, die Schrift sei klar. Das hat dann einerseits zu einem recht fundamentalistischen Wortverständnis geführt, also anders als Erasmus, der es eben mit seinem historischen Ansatz auslegte. Das andere ist das Sola Fide, allein aus Glauben. Nur der Glaube macht gerecht und der Mensch kann gar nichts dazu tun. Und der Mensch ist auch vorherbestimmt, das ist alles Gnade Gottes, alles ist in Gottes Hand. Sola gratia, allein durch Gnade, bildet denn auch die vierte Säule, die das Theologiegebäude Luthers trägt. Mit der menschlichen Willensfreiheit aber wäre es dann vorbei. Stirnrunzelnd hält Erasmus dagegen: Die Feststellung des freien Willens hätte in einer Weise erfolgen sollen, dass das Vertrauen auf menschliches Verdienst nicht verloren ging. Wenn man sagt, es gebe so wenig ein Verdienst des Menschen, dass alle Werke desselben Sünde seien, und wenn man alles, was wir tun oder wollen, auf unbedingte Notwendigkeit zurückführt, dann stoße ich auf viele Bedenken. Schließlich, so Erasmus, verkünde die ganze Heilige Schrift Beistand, Hilfe und Unterstützung. Und darauf könne der Mensch voll und ganz vertrauen. Gott werde niemanden fallen lassen, der sich selbst nicht fallen lässt. Schon in seinem Dialog, das geistliche Gastmahl, hatte Erasmus vergnüglich und mit dem ihm eigenen Humor keinen anderen als Sokrates als vorbildlich für ein solches Gottvertrauen gepriesen. Mir scheint, dass ich bei den Heiden nie etwas gelesen habe, das für einen wirklichen Christen besser passte, als was Sokrates sagte, bevor er den Schirlingssaft trank. Ob Gott unsere Werke billigen wird, weiß ich nicht. Wir haben uns jedenfalls ernsthaft bemüht, ihm zu gefallen. Gleichwohl habe ich gute Hoffnung, dass er unsere Bemühungen gut aufnehmen wird. Wahrhaft eine bewundernswerte Gesinnung bei einem, der Christus und die Heilige Schrift nicht kannte. Wenn ich derartiges lese, kann ich mich kaum enthalten zu sagen, heiliger Sokrates, bitte für uns. Es klingt zugleich wie ein Stoßseufzer in eigener Sache. Vollzieht sich doch vor den Augen des Humanisten der Untergang seiner bisherigen Welt. Für Erasmus war es undenkbar, die Kirche zu spalten. Er hat das Luther sehr übel genommen, dass es aber eine Spaltung herauslief. Das hat er sehr schnell bemerkt. Für Erasmus musste alles in dieser einen Kirche Platz haben. Es sollte Platz haben und niemand durfte daraus vergrault werden oder eben als Antichrist verschrien und verdammt. Und für Erasmus hatte zum Beispiel eben die ganze antike Welt, die ganze antike Klassik darin Platz. Und die sollte eben auch zum Tragen kommen, wie es eben in seinen Nacherzählungen des Neuen Testamentes zum Tragen kam, wo eben in klassischem Latein neu die Geschichten erzählt wurden. Das alles musste Platz haben in dieser einen Kirche, aber gespalten werden durfte sie nicht. Eine Kirche, aber diese Kirche in großer Vielfalt und mit einem offenen Herz auch für Philosophie, für andere Ansichten, für Lebensfreude, für Lebenskunst. Das alles sollte Platz haben in dieser einen Kirche. Ein Zeugnis für die Geselligkeit, dieses Lebendige und dadurch auch immer Bewegliche und sich Verändernde im Denken des Erasmus, ist, dass er den Beginn des Johannesevangeliums verändert. Von am Anfang war das Wort, so kennen wir es ja heute auch noch, am Anfang war das Wort, das Verbum, also das eine verbindliche, fixe Wort. Und Erasmus macht daraus, dass am Anfang der Sermo war, das Gespräch, also Sprachhandeln, Sprache in Aktion. Das steht dann nicht mehr still, dieses Gespräch. Man kennt es ja noch vom Sermon, der quasi ewig weitergeht und weitergeht. Der lässt sich nicht mehr so fixieren. Der verhärtet sich nicht zur Front. Und das ist ja der Horror von Erasmus, dass die konfessionellen Fronten in seiner Lebenszeit immer härter und immer unbeweglicher, auch immer unversöhnlicher und erbarmungsloser werden. Und das ist für jemanden, der so friedliebend ist, der gleichzeitig aber so intellektuell ist wie Erasmus, sicherlich schlimm anzuschauen, wie aus theologischen, philosophischen, schöngeistigen Diskussionen binnen weniger Jahre und Jahrzehnte wirklich Kriege werden. Doch Erasmus weiß nur zu gut, dass seine offene, gesprächsbereite Haltung seine Stellung in der Welt der Parteiungen und Machtinteressen mehr erschwert als erleichtert. Nachdem Luther sich von seiner Hoffnung verabschiedet hat, Erasmus auf die Seite der Reformation zu ziehen, lässt er ihn süffisant wissen, dass von ihm ohnehin nichts anderes zu erwarten sei als feige Konfliktvermeidung und laue Kompromissbereitschaft. Ich werfe dir nicht vor, Erasmus, dass du gegen uns diese böswillige Haltung einnimmst, um bei meinen papistischen Feinden deine Interessen zu wahren. Wir sehen, dass dir der Herr nicht genug Mut gegeben hat, um mit uns zusammen gegen den schrecklichen Feind zu ziehen. Wir sind die Letzten, die von dir etwas verlangen, was deine Kräfte übersteigt. Gelassen kontert Erasmus: Ich habe bisher nichts gegen dich geschrieben, obwohl ich es unter lebhafter Zustimmung der Fürsten hätte tun können. Dass du gegen mich schreibst, kümmert mich nicht viel. Wenn ich einen Blick auf die Welt werfe, könnte mir nichts Glücklicheres begegnen. Vielleicht nützt ein Erasmus, der gegen dich schreibt, dem Evangelium mehr als gewisse Tölpel, die für dich schreiben. Man hat Erasmus vorgeworfen, er sei zögerlich, er sei feige, er habe nur um sich bei den Reichen und bei den Fürsten und beim Papst einzuschmeicheln, habe er sich nicht auf die Seite der Reformatoren gewendet und keine Partei ergriffen. Er sei ein Feigling, ja, kurz gesagt. Stimmt das? Aus der Sicht der Parteiideologen, aus der Sicht der Reformatoren, aus der Sicht der Glaubenskämpfer im Vatikan, stimmte das durchaus. Erasmus hat keine Partei ergriffen. Er wollte keine Partei ergreifen. Das war gar nicht so einfach, zwischen den Stühlen zu stehen, zwischen den Parteien zu sein, sehr viel an Renommee zu verlieren, weil man sich keiner Partei anschloss. Erasmus ist dabei geblieben, denn das machte sein eigenstes Wesen eigentlich aus, dass er eben gerade keine Partei ergriff. Was heute als Ideologie hochgepriesen wird, kann schon morgen vergessen und verheerend sogar sein. Er wollte in seiner geliebten Kirche, muss man sagen, wollte er bleiben, er wollte sie reformieren, aber langsam, Schritt für Schritt, nicht radikal, nicht revolutionär und schon gar nicht mit Hilfe von machtsüchtigen Politikern. Und das war aus seiner Sicht geschehen in der Reformation. Ja, er wollte in dem Sinn ein Feigling sein, wenn man so will. Und er stand auch dazu, dass er kein Märtyrer sei. Er war zugleich aber eben enorm freiheitsliebend, enorm kühn auch, diese Freiheit einzufordern für sich und für andere. Über meine Einstellung kann niemand in Zweifel sein. Ich hätte in der Kirche Luthers ein Führer sein können, aber lieber wollte ich ganz Deutschland gegen mich aufbringen, als mich von der kirchlichen Gemeinschaft trennen. Ich hätte zum Gründer einer neuen Partei werden können, ich habe mich jedoch nicht um Anhänger bemüht, sondern ich habe versucht, alle Christus zu übergeben. Denn ich will, dass nicht eine Partei, sondern die Wahrheit den Sieg behält. Unvermindert jedoch hält der Weltsturm an. Erasmus hat inzwischen die 60 überschritten. Mit seiner von Kindheit an ohnehin schwachen Gesundheit steht es nicht zum Besten. Seit Jahren schon wird er von Fieberanfällen und Krankheiten geplagt, unter anderem von einem überaus schmerzhaften Steinleiden. Noch wohnt er in seinem Biotop Basel. Aber auch dort spitzt sich die Situation immer weiter zu. Im März 1527 schreibt Erasmus an seinen Freund Thomas Morus: So wie die Dinge einschließlich meiner Gesundheit jetzt stehen, könnte ich nirgendwo anders sicher leben, wenn ich mich nicht Königen oder anderen Fürsten oder reichen Städten unterstellte. Eingeladen bin ich von vielen. Ich aber bin von Natur aus so, dass es für mich leichter ist zu sterben, als untertan zu sein. Bedenke auch, wie wenig Zeit mir wegen meines Gesundheitszustandes bleibt. Und fast die Hälfte dieser Zeit wird durch Korrespondenz verschlungen, da weiterhin Briefe aus allen Ecken der Erde eintreffen. Auch lässt sich nur schwer der Aufwand an Energie ermessen, den ich auf die vierte Auflage des Novum Testamentum und meine Überarbeitung der Adagia verwendet habe, oder all jene ermüdenden Stunden zusammenrechnen, die ich mit der Zurückweisung völlig törichter Anwürfe verschwendet habe. Ich muss meine Feder so dirigieren, dass ich vor dem Gerichte Christi, vor dem ich bald erscheinen muss, nichts zu widerrufen habe. Warum sollte ich mich jetzt bei der Welt einschmeicheln, die mich nicht glücklich machen kann? Derzeit sehe ich bloß einen Schwarm Harpyien, alle darauf aus, Christus um den Sieg zu betrügen. Und es ist kein Vergnügen, den Launen solcher Leute zu dienen. Zwei Jahre später, 1529 setzt sich auch in Basel die Reformation durch. Hautnah hatte sie in Basel erlebt. Er hat erlebt, wie er von der Kanzel herunter geschimpft wurde, wie mit den neuen Kirchenliedern, den neuen Chorälen, wie die gegrölt wurden um einen Altgläubigen, kann man sagen, also einen Priester, der nicht mehr passte, den Leuten niederzuschreien. Und als klar wurde, als gerade angeführt durch seinen ehemaligen Freund und Mitarbeiter am Neuen Testament, dem Reformator von Basel, zusammen mit den Handwerkerzünften die Reformation in einem Bildersturm durchgesetzt wurde, Ratsmitglieder abgesetzt wurden, also der Rat richtig unter Druck gesetzt wurde von bewaffneten Patrouillen vom Rathaus. Da hat dann bald darauf Erasmus die Stadt verlassen. 24. März 1529. Hier in Basel ist mitten in der Winterkälte eine heiße Bilderschlacht entbrannt. Auch nicht die geringste Spur von Bildern blieb in den Kirchen zurück. Radikal wurden die Messe und die kirchlichen Zeremonien beseitigt. Mönche und Nonnen erhalten Befehl, das heilige Kleid niederzulegen oder auszuwandern. Doch ist man bisher in keine Privathäuser eingedrungen und hat sich des Blutvergießens enthalten. Möchte das so bleiben? Doch muss ich unterdessen den Wanderstab ergreifen. Aber wohin soll ich? Ich stehe, wie der Grieche sagt, im Wirbelwind, der weder zu rasten noch die Segel zu hissen erlaubt. Doch es muss gewagt sein. Denn hier noch lange bleiben, würde als ein Bekenntnis zu den öffentlichen Vorgängen aufgefasst werden. Für die nächsten Jahre lässt sich Erasmus in Freiburg im Breisgau nieder, wo man ihn mit allen Ehren empfängt. Er kauft dort ein Haus mit dem schönen Namen zum Kindlein Jesu. Aber er vermisst Basel und seine Freunde sehr. Im September 1535 kehrt der von Alter und Krankheit Gezeichnete noch einmal zurück. Die Situation in Basel hatte sich entspannt. Erasmus will die Drucklegung seines letzten Werks, Ecclesiastes, über die Kunst des Predigens selbst beaufsichtigen. Die Arbeit fällt ihm zusehends schwer. Die argen Qualen sind fort, doch ich bleibe zu Bett. Nur je 3 Stunden um die Essenszeit mittags und abends stehe ich auf. Am 12. Februar macht Erasmus sein Testament. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1536 stirbt er. Freunde, Vertreter der Stadt und der Universität begleiten seinen Sarg. Das Begräbnis findet im Basler Münster statt. Sein Grabmal dort aus rotem Kalkstein, das seine Freunde in Auftrag geben, zeigt den Terminus, den römischen Gott der Grenze, so wie er auf Erasmus' Siegelring abgebildet war. Der Tod ist ja wirklich ein Termin, der ein Nachgeben nicht kennt. Das Weltgeschehen aber nimmt seinen Lauf. Die ideologischen Fronten verhärten sich. Erasmus steht mit seinem Werk zwischen den Stühlen. Verdammten ihn die Reformatoren, weil er sich ihnen nicht anschloss, sondern in der katholischen Kirche verblieb, so verbannt ihn nun die katholische Kirche wegen seiner Kritik und seines Freigeistes. Schon wenige Jahre nach Erasmus' Tod werden Schriften von ihm in Mailand öffentlich verbrannt. 1559 wird sein Gesamtwerk auf dem Konzil von Trient auf den Index gesetzt und verschwindet für lange Zeit in den Giftschränken der katholischen Kirche. Stefan Zweig hat ein bekanntes Buch zu Erasmus geschrieben, Die Tragik des Erasmus, weil am Ende seines Lebens Luther die Welt beherrschte, wenn man so will, die Geistige und die Reformatoren und nicht er. Ich denke, das ist ein bisschen zurechtzurücken. Erasmus, für ihn selber waren die letzten Lebensjahre verdunkelt, aber auch sehr stark durch körperliche Schwäche. Er war überhaupt immer körperlich sehr schwach und glaubte schon mit 50, jetzt sei sein Leben zu Ende. Ist dann doch 70 geworden. Und er selber hat natürlich auch sehr gelitten unter der politischen instabilen Lage am Ende seines Lebens oder eigentlich Zeit seines Lebens. Und unter der Kirchenspaltung hat er sehr gelitten. Aber seine Ideen, die konnten doch weiterwirken. Es gab enorm viele Leute, die weiter Erasmus lasen und die in seinen Schriften auch Trost fanden. Ich denke auf verschiedene Weise. Also einmal, dass da überhaupt jemand diese Sachen schrieb und die Sachen sind zum Teil auch, ja, um ein altmodisches Wort zu brauchen, wirklich erbaulich, was er schrieb und eben weise in seinen Adagien. Sie sind eben auch lustig und insofern aufrichtend. Und es war sicher auch für viele, für alle Ireniker, wie wir sie nennen, also alle friedliebenden Menschen, ein Trost, dass auch ein so großer und so anerkannter Mann wie Erasmus mit seinen Ideen nicht durchkam und sich zurückziehen musste, sogar die Stadt Basel verlassen musste. Die Historikerin Christine Christ von Wedel. Und seine Zeit kam, nachdem die Politiker und die Theologen leider erst nach sehr langer Zeit, nämlich nach den Religionskriegen, erst nach dem 30-jährigen Krieg eigentlich, kann man sagen, wirklich merkten, so geht das nicht. Da kam seine Zeit wieder. Da wurde er wieder gelesen. Voltaire sah in ihm sicher nicht den frommen Christen, aber er sah ihn in den Toleranten. Und Pierre Bayle in seinem berühmten Lexikon der Aufklärer sah in ihm den eben, der für Gewissensfreiheit eintrat, in der Religion für Freiheit eintrat. Das sind lauter Leute, die ihn dann wieder ins Gedächtnis der europäischen Elite hoben. Und bis heute, also es, immer wieder sind es andere Dinge, die man an Erasmus schätzt, er prägt eben unsere Zeit bis heute weiter. Also die Tragik ist so in Anführungszeichen zu setzen, denke ich. Diese Frage, was Humanismus oder was das bedeutet, da würde ich immer für einen ganz mageren Begriff plädieren, wie ihn die Gelehrten des 15. und 16. Jahrhunderts mal so ganz offen gesagt verwendet haben, nämlich die Studia Humanitatis, also wörtlich das Studium der Menschlichkeit, bedeutet die Lektüre der Texte der klassischen Antike. Und ich weiß nicht, was es mit dieser Antike ist, aber das kann man ja durch die ganze europäische Geschichte beobachten. Immer wenn die verstärkt rezipiert wird, dann passiert auch was. Ich glaube, die Operationen, die Erasmus an der Antike vollführt hat, also diese Wiedergewinnungs- und Wiederüberprüfungsbewegungen, die können wir einfach so an ihm vollziehen, gucken, was wir von ihm brauchen, also wo er uns helfen kann. Und die leidige Lehrplanfrage, wie tot oder wie lebendig ist Latein und haben wir da Lust drauf oder nicht, das ist natürlich die eine Sache. Es ist die Gefahr, dass wir halt auf den Übersetzungen des 19. Jahrhunderts hängen bleiben oder denen irgendwann nichts mehr entgegensetzen können. Es ist beklagenswert, aber es ist so, dass Übersetzungen altern und Originale nicht. Und insofern brauchen wir einfach neue Übersetzungen. Der Lyriker, Essayist und Übersetzer Tobias Roth. Das ist ja das Thema der Renaissance. Da geht es um Sprache und um die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Und dass es eben überhaupt nicht gleichgültig ist, wie ich mich ausdrücke. Das muss auch mitreißend sein. Das muss mir sofort sagen, warum ich das jetzt lesen und beherzigen auch soll. Und diese Arbeit an der Sprache, die kann einfach, je komplexer und größer die Gesellschaft wird, nie genug sein. Weil die Probleme aus der außersprachlichen Welt, die lassen ja nie auf sich warten. Denen muss man dann mit Sprache irgendwie Herr werden. Erasmus selbst hat für sein Lebenswerk folgende Worte gefunden. Was mich betrifft, so kann man nicht leugnen, dass ich das Studium der alten Sprachen und der schönen Literatur gefördert habe. Ich habe die scholastische Theologie, die durch die Spitzfindigkeiten der Sophisten verkommen war, auf die Quellen der Heiligen Schrift und auf das Studium der besten Theologen der alten Kirche zurückgeführt. Ich habe mich bemüht, die Welt aus dem Schlummer pharisäischer Zeremonien zu erwecken und wieder auf den Weg der wahrhaften Frömmigkeit zu bringen. Humanist ohne Grenzen. Eine lange Nacht über Erasmus von Rotterdam. Von Astrid Nettling. Es sprachen Demet Fay, Thomas Balou Martin, Jonas Beck und Janina Sachau. Ton und Technik Oliver Dannert und Jens Müller. Regie Sabine Fringes. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Sind Sie ebenso beeindruckt von Erasmus von Rotterdam? Schreiben Sie uns unter langenacht@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, ob Ihnen die lange Nacht gefallen hat. Und abonnieren Sie uns als Podcast. Vor 5 Wochen hat Sandra Hüller mit ihrem Theaterkollegen Jens Harzer uns für die lange Nacht über Ernst Lubitsch ihre Stimme geliehen. Da war sie schon für einen Oscar nominiert. Am letzten Wochenende wurden sie nun verliehen und Sandra Hüller hat ihn nicht bekommen. Obwohl sie ihn in meinen Augen sehr verdient gehabt hätte für ihre Leistung in Anatomie eines Falls. Dafür ein großes Kompliment und Dank für die Leistung in unserer Lubitsch-Nacht, die Sie noch hier im Podcast-Feed finden. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über einen der größten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dessen Helden Sie mindestens aus dem Fernsehen kennen. Oliver Twist, David Copperfield oder Scrooge, den Geizhals aus der Weihnachtsgeschichte. Ihr Autor Charles Dickens. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche.